Dank, dass ihr mich zu diesem doch sehr weiten Thema des Anarchosyndikalismus, des deutschen Anarchosyndikalismus zwischen Kultur, radikaler Bewegung und wirtschaftlicher Kampforganisation eingeladen habt, denn diese beiden Pole bilden ja geradezu die Spannweite des Wirkungszeitraums des deutschen Anarchosyndikalismus zwischen 1918-19 und 1933, wo er in der Tat ja Spuren in der deutschen Geschichte hinterlassen hat. Und da hier die Aufforderung kam, ins Detail zu gehen, so weiß ich nicht, inwieweit ich das in einem kurzen Vortrag überhaupt machen kann. Vielleicht kann ich das eine oder andere in der Diskussion vertiefen. Ich will zunächst versuchen, einen Überblick zu geben, vielleicht punktuell ins Detail gehen, die wir dann in der Diskussion noch einmal weiter verfolgen könnten. Es ist ein weites Feld. Es war eine Bewegung, die zeitweilig, vor allen Dingen zu Beginn der 20er Jahre, regionale Massenbewegung war. Also in ihren Reihen mehr als 150.000 Mitglieder hatte. Deren Einfluss sich aber in der Tat nach eigenem Verständnis auf Millionen erstreckte. Nun aber zunächst zur Literatur zu diesem Thema, wenn der eine oder andere dies dann selbst nacharbeiten möchte, so wäre zunächst dieses Buch von Angela Vogel, Der deutsche Anarchosyndikalismus, zu empfehlen, das im Jahre 1977 erschienen ist, eine ideengeschichtliche Untersuchung des Anarchosyndikalismus. Als nächstes das 1969 in der ersten Auflage erschienene Werk von Hans-Manfred Bock, Syndikalismus und Linkskommunismus, der über das Thema des Anarchosyndikalismus hinausgehend die gesamte Bandbreite der radikalen linken Arbeiterbewegung beschreibt, also auch die unionistische Komponente mit einbezieht, allerdings schon im Jahre 1923-24 endet. Das nächste Buch wären in den 80er Jahren die von Uli Klahn und Dieter Nelles geschriebene Darstellung »Es lebt noch eine Flamme, rheinische Anarchosyndikalisten«, also eine lokal orientierte Untersuchung. In den 90er Jahren ist dann von Hartmut Rübner der Band erschienen, Freiheit und Brot, der erste Versuch einer Gesamtdarstellung der FAUD in der Zeit ihrer Wirkungsmächtigkeit, also zwischen 18 und 33. Alle anderen Dinge, die sonst auf Büchertischen liegen und die das Signum FAUD im Titel tragen, würde ich euch prinzipiell nicht empfehlen. Weil sie schon zum Zeitpunkt ihres Abfassens veraltet sind, weil sie einfach Forschungen, die seit den 60er Jahren laufen, einfach nicht zur Kenntnis nehmen und teilweise die Dinge auf den Kopf stellen. Ich nenne hier bewusst keine Namen. Also orientiert euch bitte auf diese anderen Dinge. Zwei Begriffe werden in meinem Vortrag immer wieder fallen. Das ist einmal der Begriff des Anarchismus und der Begriff des Syndikalismus, der dann verschmolzen wird zum Begriff des Anarchosyndikalismus. Nun gibt es verschiedene Interpretationen dieses Begriffs, die mehr oder minder einprägsam sind. Und ich möchte hier einfach ein Zitat eines in den 20er Jahren praktizierenden Anarchisten euch vortragen und sein Verständnis von Anarchismus und Syndikalismus. Weil ich finde, es ist nirgendwo besser beschrieben worden als von Helmut Kirschei, einem Wuppertaler Anarchosyndikalisten, der aus einer kommunistischen Familie kommend 29 zum Anarchosyndikalisten wurde, der er heute in weiten Phasen immer noch ist, mittlerweile in Göteborg lebend. Er schreibt in seinen Erinnerungen a las Barricadas: Der Anarchismus ist das Ziel, der Syndikalismus der Weg dorthin. Durch den Syndikalismus erfolgt eine gewerkschaftliche Übernahme der Produktionsmittel, um so die anarchistischen Vorstellungen einer klassenlosen und staatslosen Gesellschaft zu verwirklichen. Unter anderem zur Betonung dieses Zusammenhangs zwischen Anarchismus und Syndikalismus nannten wir uns in der FAOD Anarchosyndikalisten. Der Begriff Syndikalismus ist eigentlich nur eine Bezeichnung für eine Gewerkschaftsbewegung, mehr nicht. Er bedeutet an sich noch keine Veränderung der Gesellschaft. In Frankreich beispielsweise gebraucht man das Wort Syndikalismus ohne jede politische Botschaft, einfach nur als gewerkschaftlichen Begriff. Die Situation in Deutschland war sehr unübersichtlich. So gab es Gruppierungen, die sich Anarchisten nannten und im puren Gegensatz zu den Anarchosyndikalisten standen. Obwohl es also ein ideologisches Band zwischen Anarchisten und Syndikalisten gab, waren es zwei ganz verschiedene Gruppierungen. Die Anarchisten fanden, die Syndikalisten seien allzu syndikalistisch, allzu gewerkschaftsorientiert. Sie wollten stattdessen die Gesellschaft mit eindeutig politischen Mitteln verändern, wie beispielsweise durch Generalstreiks, aber sie waren auch bereit, Gewalt anzuwenden, wenn es nötig war. Der Anarchosyndikalismus, im Unterschied zum Anarchismus wie auch zum Syndikalismus, vereint in sich sowohl den Weg als auch das Ziel. Ein Anarchosyndikalist hat nicht nur eine gewerkschaftliche Aufgabe, sondern er will durch sein Wirken auch unmittelbar die Gesellschaft verändern. Um dies tun zu können, waren wir auch bereit, Gewalt anzuwenden. Aber Gewalt war nicht unser Ziel, sondern ein notwendiges Mittel, denn wir waren uns darüber im Klaren, dass man das kapitalistische System nicht gewaltlos zu Fall bringen konnte. Nun haben sich etwa im Vergleich zu Frankreich syndikalistische Bewegungen in Deutschland erst recht spät entfaltet und bis 1918 nur einen geringen Widerhall gefunden. In Deutschland, beispielsweise in den 80er Jahren, herrschte noch die Ideologie des sogenannten Dynamitattentatismus. Die Propaganda durch die Tat, durch die Bombe, sollte mehr Konvertiten bringen als alltägliche Kleinarbeit in der Überzeugung. In der Konsequenz haben sich die etwa 1000 deutschen Anarchisten, wie sie vielleicht in den 90er Jahren dann in Deutschland existierten, wenn es überhaupt so viel gewesen sind, dann letztlich von den Massen entfernt gehabt. Sie haben sich in den ideologischen Elfenbeintürmen verbarrikadiert und sich im Aktionismus von Minderheiten verloren. Der Anarchismus wurde in Deutschland erst dann relevant, als er sich begann, mit, ähnlich wie in Frankreich, mit der gewerkschaftlichen Bewegung zu verbinden. Aber auch das war ein langwieriger Prozess. Die 1897 hier in Halle gegründeten, lokal organisierten oder aufgrund des Vertrauensmännersystems zentralisierten Gewerkschaften, die sich ab 1901 unter dem Namen Freie Vereinigung Deutscher Gewerkschaft versammelten und sich Lokalisten nannten, diese kamen nie über eine marginale Position hinaus. Ihre höchste Mitgliederzahl hatte die Freie Vereinigung 1901 mit etwa 20.000 angegeben. Nun sagen, und das werde ich noch mehrfach wiederholen, Mitgliederzahlen an sich recht wenig über den tatsächlichen Einfluss aus, abgesehen von ihrer unterschiedlichen regionalen Verbreitung. Die regionalen Schwerpunkte dieses Lokalismus lagen in Berlin und später auch im rheinisch-westfälischen Industriebezirk. Der soziale Schwerpunkt lag im Baugewerbe, bei den Maurern, Zimmerern und Fliesenlegern. Aber schaut man sich die Gewerkschaftsbewegung der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts genauer an, so kommt man zu der Schlussfolgerung, dass diese selbstständige Organisationsgründung im Jahre 1897 bereits nur mehr die Reste und von diesem wiederum nur einen Teil der lokalistischen Gewerkschaftsbewegung umfasste. Der Zusammenschluss zu einer einheitlichen Organisation hatte unter anderem den Sinn gehabt, die Erosion des lokalistischen Lagers aufzuhalten. Der Kern der lokalistischen Gewerkschaftsauffassung war das Beharren auf selbstbestimmter Handlungsfähigkeit und direkt demokratischer Entscheidungsfindung in einem überschaubaren lokalen Zusammenhang. Und wenn man will, kann man dafür die zusammenfassende Bezeichnung Versammlungsdemokratie wählen. Es war zugleich ein Reflex gegen sich die zum gleichen Zeitpunkt abzeichnende, von der SPD betriebene Zentralisierung der Gewerkschaftsbewegung. Und sie wollten eine direkt demokratische Praxis, nämlich ihre Versammlungsdemokratie, retten vor der allgemeinen Vergewaltigung seitens einer politischen Partei, respektive einer zentralistisch agierenden Gewerkschaftsbürokratie. Das Organ dieser freien Vereinigung war die Einigkeit, die seit dem 19. Juli 1897 bis zu ihrem Verbot im August 1914 wöchentlich erschien. In der Zeit des Weltkrieges gab es dann alternierend zwei zwei Ersatzzeitungen, die auch nacheinander verboten wurden, um eigentlich die Organisation als solche zusammenzuhalten. Aber neben dieses Blatt, neben dieser Einigkeit, trat ab Oktober 1911 unter der Redaktion von Friedrich Köster der Pionier, eine unabhängige sozialrevolutionäre Zeitschrift, die zunächst zweiwöchentlich von 1912 an wöchentlich bis zu ihrem Verbot im August 1914 erschien. Die Diktion dieses Pioniers war im Vergleich zur Einigkeit unverkennbar anarchistisch, aber ohne wesentlichen organisatorischen Rückhalt. Das anarchistische Element konnte sich vorerst nicht durchsetzen. Die Zusammenarbeit zwischen freier Vereinigung, die programmatisch noch sehr stark an der Sozialdemokratischen Partei ausgerichtet war, und anarchistischen Gruppen begleiteten von Anfang an Turbulenzen, die noch bis weit in die Weimarer Republik hinein nachwirken sollten. Wenn man so will, ist dieser Lokalismus der entstehenden freien Vereinigung eine primär politisch motivierte Gewerkschaftsopposition gewesen, die trotz syndikalistischer Merkmale wie versammlungsdemokratischer Entscheidungs- und Delegationsstrukturen, örtlich und beruflich begrenzter Organisationsrahmen, genossenschaftlicher Experimente und Zukunftsperspektiven nur ein Vorläufer des deutschen Syndikalismus war. Als ein wichtigeres Kriterium gilt immer noch das gewerkschaftliche Verhältnis zum Parlamentarismus und den politischen Parteien. Ob nämlich eine Gewerkschaftsbewegung zum Syndikalismus zu rechnen sei, als ihre alltägliche Gewerkschaftspraxis. die schließlich einsetzende syndikalistische Orientierung der Freien Vereinigung war zum einen mit der Rezeption des Antiparlamentarismus unter Raphael Friedeberg, eines damals sehr bekannten sozialdemokratischen Agitators, und den individualistischen Gedanken, und zum anderen gerade mit einem Lernen von der französischen syndikalistischen Idee verbunden. Ich sagte schon, dass eine Schlüsselrolle in diesem Prozess der Arzt Raphael Friedeberg wurde, der zum Architekten eines Entwurfs mutierte, der die bisher sozialdemokratisch orientierte Programmatik der Freien Vereinigung durchlöchern sollte. Beispielsweise veranstaltete im August 1904 das Berliner Gewerkschaftskartell der Freien Vereinigung eine aufsehenerregende öffentliche Versammlung mit etwa 4000 Teilnehmern, in deren Mittelpunkt Friedebergs Referat über Parlamentarismus und Generalstreik stand. Diese Rede war eine Sensation. Friedeberg propagierte öffentlich den Generalstreik als neues taktisches Kampfmittel und prangerte die parlamentarische Fixierung der Sozialdemokratie und die politische Neutralität der Zentralgewerkschaften als verhängnisvolle Fehlentwicklung der Arbeiterorganisationen in Deutschland an. Er meinte, das Fleisch des Proletariats würde dadurch faulenden, parasitären Einflüssen ausgesetzt. Und er argumentierte, dass die Arbeiter in einer Gewerkschaftsorganisation zusammengefasst werden sollen, die heute schon die Keime der neuen Gesellschaft in sich tragen. Und dies sei ein viel wichtigeres Mittel in der Klassenauseinandersetzung als die auf den Parlamentarismus abgestellten politischen Organisationen. Er setzte auf einen Lerneffekt. Er sagte, Wahlen bringen keine Kampfentschlossenheit mit sich. Wahlen halten uns von ökonomischen Kämpfen um die Verbesserung unserer sozialen Lage ab, während ein erfolgreich durchgeführter Streik, in Sonderheit natürlich ein Generalstreik, das Wissen um die eigene Kraft fördere, quasi uns ethisch erlaube, zu einem neuen Menschen emporzuwachsen. Das Problem war natürlich, dass er in seiner Schlussfolgerung, indem er einzig und allein die Generalstreik-Idee favorisierte, indem er einzig und allein dem Generalstreik die Möglichkeit zusprach, den Arbeitern einen weiten Horizont zu öffnen. In dieser Schlussfolgerung geriet er in, man könnte es meinen, fast als Negation, in die Negation des politischen Kampfes überhaupt, wenn er nämlich behauptete, dass wir keinen politischen Kampf führen und deshalb keine politischen Kampfformen brauchen. Und er meinte ganz entschieden, unser Kampf ist ein ökonomischer, ist ein psychologischer Kampf. Darauf stellte er all seine Argumentation letztlich ab. Aber damit vollzog er auch den Bruch mit der sozialdemokratischen Programmatik, und die Freie Vereinigung folgte ihm auf diesem Wege. Mitte April 1906 übernahm sie auf ihrem Kongress wesentliche Teile der von Friedeberg skizzierten neuen taktischen Konzeption, und sie markiert damit auch programmatisch den ersten Schritt von ihrer ursprünglich sozialdemokratisch orientierten zu ihrem später syndikalistischen Programm. Aber sie werden doch noch viele Jahre brauchen, bis das auch in die Köpfe hineinging. Fritz Carter selbst hat noch zu Beginn der 20er Jahre der sozialdemokratischen Programmatik sehr nahe gestanden. Und wenn ich den Namen Fritz Carter sage, meine ich den Mann, der der Obmann der Freien Vereinigung war, der der Obmann auch der FAUD war, bis zum Jahre 1930. Er ist erst durch einen gemeinsamen Gefängnisaufenthalt mit Rudolf Rocker, Anfang der 20er Jahre, einen sehr kurzzeitigen, von diesen mit den Ideen Kropotkins in Verbindung gebracht worden. Zu einem Zeitpunkt, als die Ideen Kropotkins schon in der Prinzipienerklärung des Syndikalismus vom Jahre 19 programmatisches Gerüst der FAUD waren. Also es ist ein sehr langwieriger Prozess, der bei den Einzelnen immer wieder zum Austragen kam. Aber es ging in dem Zusammenhang um das Konzept einer direkten Aktion. Es ging um die Durchsetzung unmittelbarer Interessen auf direktem Wege mittels ökonomischer Kämpfe. Der Generalstreik war die Idee, war sozusagen das Verfahrenssignal der sich anschließenden sozialen Revolution. Die Propaganda der direkten Aktion, die sich hier anschloss, erhielt allerdings in der Zeit des Kaiserreiches nie politische Durchschlagskraft. Es blieb in Deutschland, zumindest bis 1918, bei der organisierten Propaganda für die syndikalistische Tat. Ich habe eingangs erwähnt, dass unterschwellig, nämlich in diesem Zusammenhang zwischen einerseits der Zeitschrift Einigkeit mit syndikalistischen Gedanken, andererseits der Zeitschrift Der Pionier mit anarchistischen Gedanken, dass sich unterschwellig in dieser Zeit natürlich Verbindungen der Freien Vereinigung mit den Arbeiteranarchisten der anarchistischen Föderation Deutschlands bestanden. Es gab verschiedentlich Versuche, die Freie Vereinigung zum Anarchismus hin zu öffnen. Um das vorwegzunehmen, das gelang in dieser Zeit noch nicht. Einer dieser Vertreter war Andreas Kleinlein, der im Vorstand der anarchistischen Vereinigung war. Und zwar war er der Vertreter der Berliner Musikinstrumentenbauer. Er selbst war Klavierbauer. Und vor allen Dingen in den Branchen der Musikinstrumentenbauer, aber auch in der Branche der Schneider, gab es enorm viel Anarchisten, die versuchten, ihre Gedanken in die Freie Vereinigung hineinzutragen. Es gab, wie gesagt, den Pionier. Und es gab ganz kurzzeitig in Hamburg für die Jahre 1912 bis 1914 eine Zeitschrift, die sich Der Kampf nannte, ein unabhängiges Organ für Anarchismus und Syndikalismus, das mit einer Auflage von 700 Exemplaren allerdings auf den norddeutschen Raum um Hamburg beschränkt geblieben ist. Vorerst konnte sich das anarchistische Element nicht durchsetzen und einer ideologischen wie auch organisatorischen Durchmischung stand nicht nur der sozialdemokratische Traditionalismus der lokalistischen Geschäftskommission im Wege, sondern auch auf der anderen Seite die dogmatische Sorge der Anarchisten, durch die fortschreitende Syndikalismusrezeption ihre Auffassung des kommunistischen Anarchismus in Frage gestellt zu sehen. Man kann in gewisser Weise auch von einer Art nicht verschriftlichem Neutralitätsabkommen ausgehen. Fakt ist, dass am Vorabend des Ersten Weltkrieges die Freie Vereinigung nur noch von literarischem Interesse ist, nur noch ein Verband von Diskutier- und Propagandavereinigungen mit einer praktizierenden Mitgliedschaft von 6.000 Anhängern. Doch, so hart dieses Urteil auch ist, desto erstaunlicher ist es, dass gerade diese literarische Existenz von 6000 Mitgliedern zum Kristallisationskern der syndikalistischen Massenbewegung nach der Revolution von 1918-19 wurde. Durch den Weltkrieg war die Tätigkeit der Freien Vereinigung unterbrochen worden. Öffentlich trat sie nicht weiter hervor. Ihre Zeitschriften wurden verboten, ihre Nachfolgezeitschriften wurden verboten, ihre Mitglieder wurden zum Militär oder Hilfsdienst eingezogen, beziehungsweise kamen in Schutzhaft, um politischer Tätigkeit vorzubeugen. Beispielsweise der Jude Berthold Kahn ist fast die gesamte Zeit des Ersten Weltkrieges in Schutzhaft genommen worden. Also ein Begriff, der uns sonst immer in der Zeit ab 1933 begegnet, der aber schon hier praktiziert wurde, um politische Agitatoren für eine Weile aus dem Verkehr zu ziehen. Das heißt, die Verbindungen wurden soweit möglich brieflich geknüpft. Und um das Ideengut zu bewahren, auch etwas, was man dann nach der großen Verhaftungswelle von 37, 38, 39 gemacht hat, versuchte man, Vereinsversammlungen zu veranstalten oder in kleinen Konventikeln getarnt zusammenzukommen. Aber all diese Mühen hatten nur den Erfolg, den weiteren Zerfall der Organisation vorzubeugen. Es waren immer Einzelne, die in dieser Zeit dafür sorgten, dass sie einen kleinen Kreis von Genossen um sich aufrecht erhielten. Und Frustration war die Folge. Es gab generell die Sinnfrage, die gestellt wurde, wozu man eigentlich noch dieses oder jenes versuche, wenn es doch nicht gelänge, an größere Massen heranzukommen. Und es war der Tischler Max Zinkel, der beispielsweise resonierte, die Entwicklung der ganzen politischen Verhältnisse hat mich ganz niedergedrückt, dass ich fast jede Lust zu irgendeiner Betätigung verloren habe. Mir ist zumute, als ob all unsere Arbeit umsonst gewesen. Ich bin nahe daran zu verzweifeln. Das ist so eine Erfahrung, die auch heute der eine oder andere Aktivist macht. Und dann doch erstaunt ist, dass es irgendwann einmal wieder weitergeht. Und die Ursache für die Umwandlung vom halbherzigen Propagandaverein der Vorkriegszeit, eines Propagandavereins für Syndikalismus, zu einer syndikalistischen Massenorganisation, sind größtenteils mit den Ursachen für die Entstehung einer breiten Gewerkschaftsopposition während der Kriegs- und ersten Nachkriegsjahre kongruent. Denn die der Novemberrevolution in Deutschland vorausgehenden stark situativ bedingten spontanen Protest- und Streikbewegungen der Jahre 17-18 waren nicht das Werk der minoritären Freien Vereinigung, sondern einer sich sozialistisch verstehenden Gewerkschaftsopposition, in die allerdings die Syndikalisten hineinströmten, um mitzumachen. Und da gibt es sehr viele Beispiele aus Fürth, wo der alte Fritz Oerter saß, also damals noch, doch war auch schon sehr alt, er ist in 30 Jahren ja gestorben, oder aus Dresden, Oskar Kohl, wo eben plötzlich diese alten Aktivisten einer anarchistischen wie auch häufig syndikalistischen Arbeiterbewegung ganz aktiv in den sich spontan ausbrechenden revolutionären Aktionen einbrachten und dort syndikalistische respektive anarchistische Motive geltend machen. Und die in diesen verschiedenen Kämpfen 17, auch 18 zum Ausdruck kommende direkte Aktion ist nicht zuletzt aus einer Verstopfung der institutionalisierten Willensbildung in den zentralen Gewerkschaften, in den politischen Parteien der SPD zu erklären. Sie wies ganz einfach basisnähere, offenere Aktionsformen aus, ohne bereits in jedem Falle syndikalistisch geführt worden zu sein. Der Antibürokratismus, der Antizentralismus und der Spontaneismus dieser kämpferischen Gewerkschaftsopposition war dann allerdings der Nährgrund, auf dem sich in der Revolution und danach unionistische und syndikalistische Gewerkschaftsoppositionen und Organisationen entfalten konnten. Wenn man so will, ist Syndikalismus auch immer eine Reaktion auf eine reformistische Praxis. Man gräbt sich aus diesen Teilen der Gesellschaft aus, die bislang keinen Zugang hatten zu politischen Machtoptionen. Ähnlich war es 89-90, als plötzlich allerorten basisdemokratische Strukturen entstanden, die nicht primär syndikalistisch oder anarchistisch geführt waren, aber zunehmend diese Motive zum Tragen brachten. Interessant ist, dass in dem Zusammenhang der Syndikalismus dieses halbherzigen Propagandavereins auch praktisch revolutionäre Züge dadurch erhielt, dass sich nach dem Weltkrieg der soziale Schwerpunkt seiner Anhängerschaft von den Bauberufen plötzlich zu den Berg- und Metallarbeitern verschob. Plötzlich waren ganz andere Arbeiterschichten dominant. Arbeiter, die gewohnt waren, nicht mehr auf lokalen Baustellen oder kleinen Schneidereien, kleinen Musikfabriken zu arbeiten, sondern in großbetrieblichen Gewerkschaften zusammengefasst waren, also in der Metallindustrie, in den Bergbaubetrieben. Und diese waren radikalisiert durch die Situation des Ersten Weltkrieges. Und diese Radikalisierung ging weniger auf die kriegswirtschaftlich bedingten Strukturveränderungen an sich zurück. Die ging darauf zurück, dass diese kriegswirtschaftlichen bedingten Strukturveränderungen sich so radikal, so rasant schnell vollzogen hatten. Die ging zurück auf die Deroutinisierung des Alltagslebens. Das heißt, das war von heute auf morgen auf den Kopf gestellt. Es ging zurück auch auf den starken Zustrom jugendlicher Arbeiter mit einer geringen organisatorischen Traditionsbindung. Man muss sehen, dass die demografische Szenerie sich ja 1718 qualitativ gewandelt hatte. Der Anteil der Jugend an der Gesamtbevölkerung war dramatisch gestiegen. Und mit hier erhöhte sich ein auf Entladung zielender Druck auf einen bereits gesättigten Arbeitsmarkt. Wir haben faktisch heute eine ähnliche Situation. Das heißt, es gibt eine Jugenderfahrung dieser überflüssigen Generation. Diese Generation fühlte sich überflüssig. Sie hatte keine Perspektive. Und man kann sagen, es war eine Situation, in der man sagte, der Bus ist voll und Fahrkarten in die Zukunft werden nicht mehr verkauft. Und unter diesem Blickwinkel darf man natürlich auch die Jugend als Radikalisierungsfaktor nicht unterschätzen. Denn diese jugendlichen Arbeiter, die dann auch in die FVD, also in die Freie Vereinigung, hineinströmten, waren weniger bereit, a priori die alten Hierarchien anzuerkennen, noch sich einer gewohnten Disziplin zu unterziehen. Es gibt noch einen anderen Grund, der sich in dieser Zeit positiv auf die Hinwendung zum Syndikalismus auswirkte. Nämlich gab es in dieser Zeit Kampfformen, die plötzlich spontan aus der Belegschaft heraus entstanden und eine direkte Verwandtschaft mit syndikalistischen Aktionsmustern aufwiesen. Und das heißt, dass also organisatorisch Ungeformtes, also nicht bereits durch Gewerkschaften oder andere Institutionen kanalisiertes Handeln von Menschenmassen in der Regel zu spontanen, belegschaftsverbundenen Kampfformen neigt. Und hinzu kam natürlich letztens einiges, als was anderes, es war eine revolutionäre Situation in Deutschland bis zum Ausbruch der Revolution. Und diese syndikalistische Bewegung war plötzlich in dieser revolutionären Situation eingeschränkt. Und solche, man hat es 89, 90 gesehen, in solchen Situationen werden die sozialen Fundamente und die Mauern der Klassengesellschaft aufgelockert und sind in einer ständigen Verschiebung begriffen. Und eine solche ständige, eine Latenz, eine ständige Verschiebung, eine ständige Fluktuation vermag es, ganze bis dahin unberührte Schichten der Arbeiterschaft aus der Unbeweglichkeit zu reißen. Nur so ist es für mich zu erklären, dass die Syndikalisten kurzfristig zu einer regionalen Massenbewegung wurden. Um euch das deutlich zu machen, will ich versuchen, ein soziologisches Profil der Freien Vereinigung der Jahre 1819 zu erstellen. Und die ist konträr zu der ihrer Vorgeschichte. Neben die Kerngruppe der Handwerkerarbeiter, wie sie eben Andreas Kleinlein, den ich erwähnte, wie sie Max Zinkel, wie sie Fritz Kater auszeichneten, traten die Oppositionellen in der Regel qualifizierten Arbeiter mit Organisationserfahrung, die in einer antibürokratischen Affekthandlung mit ihren Herkunftsgewerkschaften gebrochen hatten, weil sie denen nichts mehr zutrauten, weil sie sich von ihnen verraten fühlten, die also den Verhältnissen in den sogenannten freien Gewerkschaften, der Vorläufer des ADGB, den Rücken gekehrt hatten. Und als dritte Kategorie, dies war zweifellos die zahlreichste und organisatorisch unbeständigste, kam die fluktuierende Gruppe der tendenziell ökonomisch verelendeten und politisch verbitterten, radikalisierten Arbeiter hinzu. Und diese drängten auf eine kurzfristige Verwirklichung ihrer Forderungen. Diese zweite und dritte Gruppe, also die im antibürokratischen Effekt mit ihren Herkunftsgewerkschaften brechenden organisierten Arbeiter und diese dritte meist von ungelernten, von jugendlichen Arbeitern zusammengestellte Struktur stellen in der Sozialgeschichte der Freien Vereinigung ein nahezu völliges Novum dar. Aber diese zwei Gruppen konstituierten vor allem im Jahre 1919 die wachsende Massenbasis der Organisation. Man kann annehmen, es ist bislang nur eine Annahme, dass diese Arbeitergruppen in den industriellen Ballungsgebieten lokal sich dort an die Freie Vereinigung anschlossen, wo es bereits seit der Vorkriegszeit einen Organisationsansatz gab. Während in den Orten, wo eine solche Tradition fehlte, die Gründung neuer unionistisch orientierter Organisationen vorgenommen wurde, wie sie für die Bergarbeiter des Ruhrgebiets auf einer Delegationskonferenz aller Zechen am 30. März 1919 beschlossen worden war. Aber keine Ausnahme ohne Regel. In Sömmerda gab es nicht einen solchen freien Vereinigungsorganisationskern aus der Vorkriegszeit. Da reiste Rocker hin, sprach dreimal und zwei Drittel der Bevölkerung, die damals oder ein Drittel der Bevölkerung, die damals etwa 6000 Einwohner betrug, wurde plötzlich Mitglied der sich dann schon nennenden Freien Arbeiterunion Deutschland. Das waren fast 2000 Menschen, und das muss man ja sagen, Männer, Frauen und Jugendliche, Mitglieder dieser Organisation geworden. Und wenn man idealtypisch diesen radikalisierten Arbeiter ohne Organisationserfahrung, der die zahlenmäßig bedeutsamste Komponente in der Mitgliedschaft der Freien Vereinigung 1919 war, beschreiben will, kann man ihn nur mit den Worten von Erhard Lukas zeichnen, der den sogenannten Hamborner Arbeitertypus begrifflich geprägt hat. Dieser Hamborner Arbeitertypus war durch Diskontinuität in der Lebensgeschichte, Unsicherheit der Zukunftsperspektive, kapitalbestimmte, entfremdete Arbeit und Zielgerichtetheit auf Unmittelbares gekennzeichnet. Wie gesagt, dieses sind weitgehende Annahmen, weil die Forschungslage für diesen wichtigen Organisationsbereich der Syndikalisten, das Ruhrgebiet betreffend, vergleichsweise kohärent ist. Für die übrigen Zentren des Syndikalismus, namentlich für Berlin und die unionistische Organisationsbindung, freilich ausgesprochen fragmentarisch. Aber Ende 1919 kam die Freie Vereinigung in Berlin zu ihrem 12. Kongress zusammen. Dieser wurde zum Gründungskongress der Freien Arbeiterunion. 117 Delegierte vertraten etwa 112.000 Mitglieder, zu denen allein im Ruhrgebiet 31.000 Bergleute und 25.000 Metallarbeiter zählten. Die von Rudolf Rocker, der Anfang 19 aus dem englischen Exil nach Deutschland zurückkam, das heißt, er wurde nach Deutschland geschickt, die von Rudolf Rocker verfasste Prinzipienerklärung des Syndikalismus wurde als programmatisches Grunddokument vom Kongress mit einer Gegenstimme angenommen und blieb mit kleinen Änderungen das theoretische Gerüst der FVOD bis zu ihrem Verbot 1933. Diese Prinzipienerklärung des Syndikalismus ist ein einzigartiges Dokument der Verbindung von anarchistischen mit syndikalistischen Gedankengängen. Und wenn man so will, ist hier der kommunistische Anarchismus eines Kropotkin programmatisch für eine Gewerkschaftsorganisation verbindlich gemacht worden, nämlich dieses Buch, das die gegenseitige Hilfe in der Mensch- und Tierwelt stand gewissermaßen Pate. Können wir eine kleine Pause machen? Ich muss kurz was trinken. Was mich interessieren würde, wie diese, also mehrere Dinge, also das eine zum Beispiel, wie dann nun diese plötzliche, ich meine, gut und schön, das ist natürlich, dass wir in anderen Gewerkschaften genug hatten, weil sie gesehen haben, ja. Aber der Schritt dann irgendwie zu so einer anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft, der ist ja irgendwie immer, der ist ja dann eigentlich nicht so automatisch gegeben, so ich meine, da muss es schon eine gute Agitation gegeben haben. Das sehe ich, nee, ich nicht so. Es war einfach durch die Revolution war einiges in Verschiebung geraten. Also Revolution reißt dich aus der gewohnten Bahnen heraus. Der Krieg hatte ich ja schon entwurzelt. Die gesamte Umstellung auf Kriegswirtschaft hatte schon die Menschen verändert. Und eine Revolution ist etwas, was bis an die Wurzeln deiner Lebensführung geht. Und du wirst in dem Zusammenhang aus deiner gewohnten Innerlichkeit plötzlich herausgerissen und in Straßenschlachten, in Demonstrationen geschleudert und entdeckst plötzlich, dass die Gewerkschaft, die dir bisher Heimat gewesen ist, eigentlich nichts tut, eigentlich den alten Gewalten hinterher träumt und du plötzlich die Chance siehst, eine neue Gesellschaft zu bauen. Diese Überlegung war sehr stark verbreitet. Der Bau einer neuen Gesellschaft, eines neuen Lebens, endlich ein Leben zu führen, das von den Existenzängsten frei war, genug Brot zu haben für die Familie, die Kinder. Aber das heißt, dass die anarchistischen Theorien schon verbreitet waren? Überhaupt nicht. Ich glaube ganz einfach, dass da ein urtümlicher Freiheitstrieb des Menschen zum Ausdruck kommt. Und das war eine Gewerkschaft, die revolutionär war, die nicht bürokratisch organisiert war. Oh, ich bin noch nicht durch. Entschuldigt mal. Diesmal doch. Ich habe meine Tochter. Wie weit ist eigentlich die Interpretation richtig zu sagen, dass die Gewerkschaften, also die anarchistisch orientierten Gewerkschaften schon eine Antikriegspropaganda gemacht haben, vielleicht im Gegensatz auch zur SPD, die ja diesen Kriegskrediten mit zugestimmt hat, und dass diese Kriegsmüdigkeit auch ein Stück weit Sympathie eingebracht hat und die Leute deshalb dort gelandet sind, ganz viele. Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Das ist also es ist eine der wenigen, wenn die Krieg von vornherein abgelehnt haben. Ja, zumindest waren sie durch Krieg desillusioniert. Es gab ja nun auch nicht wenige Tote durch den Krieg. Es gab nicht wenig Verkrüppelte, die zurückgekommen sind, die einfach kriegsmüde waren. 4 Jahre Stellungskrieg, das, was man ihnen versprochen hatte mit Beginn des Krieges, setzte sich nicht ein. Es gab also gerade an der Westfront ein ewiges Hin und Her, das aber sich nicht auszahlte. Es gab Hungerunruhen, es gab eine schlechte Verpflegung in Deutschland, die Frauen wurden in die Industrie gezwungen, es gab die berühmten Kohlrübenwinter und die allgemeine Kriegsmüdigkeit war enorm und man hatte es satt, sich von den bisherigen Altvorderen regieren zu lassen. Man wollte den Kaiser los sein, den man als Kriegstreiber betrachtete, und man war offen für die Revolution. Man wollte seine eigenen Lebensverhältnisse ändern, und dies von heute auf morgen kurzfristig zu tun, das versprachen am ehesten die syndikalistischen Gewerkschaften, die offen waren. Die offen waren auch für basisorientierte, nicht zentralistische Organisationsbemühungen. Und wir wissen ja gar nicht genau, wie viele Leute drin waren. Es gab damals ungeheuer viel Doppelmitgliedschaften. Auch die Jahreswende 19 entstand ja die KPD, also 18-19. Und es gab zu einem Zeitpunkt, gab es Doppelmitgliedschaften in der KPD wie in der FVUD, die sich dann ja auch später FVUD, also da komme ich ja noch drauf, nannte. Und diese Doppelmitgliedschaften spielten überhaupt keine Rolle. Es spielte keine Rolle, wo man war. Man musste nur eine revolutionäre Organisation sein. Oskar Kohl berichtet beispielsweise von Dresden davon, dass die Stelle, wo die Anarchisten und Syndikalisten kamen, zugleich die Stelle war, wo die Kommunisten anliefen. Das dividierte sich so im März 19 allmählich auseinander, als die KPD den Beschluss fasste, Doppelmitgliedschaften nicht mehr zuzulassen. Im Jahre 20 hat dies auch die FVUD getan. Die hat dann gesagt, also Mitgliedschaft in den politischen Parteien ist für diejenigen nicht gestattet, die ein Mitglied der FVUD sein wollen. Auch da setzten diese Unvereinbarkeitsbeschlüsse ein. Die SPD hat das ja bereits 1907 oder 1908 gemacht. Ja, war eigentlich die Aktivitäten der FVUD darauf angelegt, dass die Leute Mitglieder waren? Zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Zu dem Zeitpunkt waren sie gar nicht in der Lage, diesen Ansturm an Mitgliedern zu bewältigen. Die freuten sich, es machten alle mit. Es ist so wie 89, 90 oder wie du erzählt hattest, es gab vier Leute, die die FAU-Gruppe in Halle hatten und um diese Gruppe gab es ein großes Sympathieumfeld, die sich nicht organisieren wollten, ist ein bisschen anders, aber so ähnlich ist es schon, die sich nicht organisieren wollten in dieser Gruppe, aber zu Aktionen immer zu mobilisieren waren. Das ist in solchen Situationen, wo alles im Aufbruch ist, wo die Leute faktisch in einer anpolitisiert sind, offenbar sehr einfach. Es gab im Jahre 89, 90 in der DDR, in der Noch-DDR vielleicht über 1000 Anarchisten. Die sind alle verschwunden. Als der, ich glaube im April 1990 fand in Italien so ein Osteuropa-Kongress statt, sprach auch einer für die ostdeutschen Anarchisten. Ich habe den Namen, damals kannte ich ihn und dann nie wieder gehört. Und er sprach von über 1000 Anarchisten in der DDR. Das war in der Tat, gab es damals sehr viele. Selbst Angela Marquardt, nun heute die Bundestagsabgeordnete der PDS, sagte mal in einem Interview, dass sie Anarchistin gewesen sei in der Zeit. Ich nehme ihr das ja nie ab. Aber es gab eben ein Liebäugeln mit diesen Gedanken. Anarchismus ist ja ein Prinzip, ein Organisationsprinzip, ist ja ein Ordnungsprinzip und ist ja etwas, was mit Freiheit gleichzusetzen ist, mit absoluter Freiheit. Und dir das eigene Reich der Freiheit als Möglichkeit offeriert, indem du nur selbst agierst, indem du nur selbst Schöpfer deiner eigenen Kraft wirst. Schwierig wird es immer erst dann, wenn die Zeiten sich wieder versteinern, wenn aber die Steine locker werden und sich verschieben und du praktisch beliebig viele Lego-Welten bauen kannst. Dann hat auch so etwas wie Anarchismus eine Perspektive. Und nicht nur das, es finden sich sehr viele Menschen, die sich davon angezogen fühlen. Wenn die Kernerarbeit beginnt, sind sie wieder weg. Und diese wenigen Kader, die da waren, die waren überhaupt nicht, die waren erstmal von diesem Ansturm der Massen überwältigt. Stell doch mal vor, 6.000 waren es. Und plötzlich waren es 112.000 auf dem Kongress schon. Ja? Es ist da noch erwähnenswert, dass auch während des Krieges auch so eine Listen gab und dass man, soweit sie bekannt war, immer versucht hat, die Sozialdemokraten und Anarchisten in vorderste Front zu schicken, damit die Akteure als erstes weg sind als Kanonenfutter. Und das dürfte auch sehr große Verluste beschert haben, diese Bewegung. Ja, aber meine, das Problem ist, es ist natürlich eins wahr, die politische Polizei hat bis zum Jahre 18 in sehr umfangreichen Maßnahmen die deutschen Anarchisten und Sozialdemokraten, bei den Sozialdemokraten war es natürlich einfach quantitativ mehr, da waren es eher die Führer oder die Rädelsführer oder diejenigen, die die organisatorischen Netzwerke flochten, überwacht. Das setzte dann, 18, 19 war das plötzlich nicht mehr möglich. Man hat diese, faktisch hinter jedem Anarchisten stand ein Schutzmann im Kaiserreich. Und die Archive der politischen Polizei sind voll davon. Sie wussten genau und sie haben die auch natürlich während des Krieges überwacht und haben dann aber vielfach festgestellt, ich habe das mal für Einzelne versucht, mir näher anzuschauen, dass sie sagen, er ist dann ab 14 nicht mehr in Erscheinung getreten, hat offenbar mit der anarchistischen Bewegung nichts mehr zu tun oder gibt dann ist schon 1912, aber die dann plötzlich wieder auftauchen an führender Stelle. Nach 1900 und 1819. Das betrifft den Friedrich Köster, der also den Pionier rausgegeben hat. Das betrifft den Heinrich Drewes aus Wuppertal, die dann plötzlich diese Gegengründung gegen die Syndikalisten, die Schöpfung machen in Düsseldorf. Also eine Zeitschrift für Neuland und Siedlungsbewegung, die wöchentlich erschienen ist und dann kurzzeitig sogar täglich erschienen ist. Das war der einzige Fall einer anarchistischen Tageszeitung 1920, 21 etwa, in Deutschland. Aber lasst uns jetzt mal zurückkommen zu diesem Kongress, zu dieser Prinzipienerklärung. Ich weiß nicht, ob ihr diese Prinzipienerklärung gelesen habt. Ich sagte ja, dass sie den Inhalt von Kropotkins gegenseitiger Hilfe in der Tier- und Menschenwelt quasi programmatisch einfasste. So kann ich mich, wenn ihr sie kennt, weitgehend darauf verzichten, näher darauf einzugehen. Vielleicht nur so viel interessant war, dass darin eben nicht die politischen Parteien, sondern die revolutionären Gewerkschaften als Keimzellen der zukünftigen sozialistischen Wirtschaftsorganisation betrachtet wurden. Nach französischem Vorbild sollten die Föderation der Arbeiterbörsen und die Föderation der Industrieverbände die beiden Pole bilden, um die sich das gesamte gewerkschaftliche Leben drehen sollte. Und dieses Konzept verwarf natürlich die Eroberung der politischen Macht zugunsten einer radikalen Beseitigung jeder politischen Macht. Und jetzt kommt dieser von Landauer, der landauersche Einfluss in diese Prinzipienerklärung hinein, in dem nämlich Rocker schrieb, dass die Aufgabe der Syndikalisten eben darin bestehe, die Massen geistig zu erziehen und in den wirtschaftlichen Kampforganisationen zu vereinigen, um dieselben durch die direkte wirtschaftliche Aktion, die im sozialen Generalstreik ihren höchsten Ausdruck findet, der Befreiung vom Joche der Lohnsklaverei und des modernen Klassenstaates entgegenzuführen. Da ist im Prinzip dieses weitreichende Konzept, einerseits wirtschaftliche Kampforganisation zu sein, andererseits kulturradikale Bewegung, nämlich die Massen zum Sozialismus zu erziehen, in diesen wenigen Worten zusammengefasst. Die Freie Vereinigung nannte sich mit dem Kongress plötzlich Freie Arbeiterunion, in Klammern Syndikalisten. Und 1921 wurde in Parenthese der Name der Anarchosyndikalisten hinzugefügt, dass der Begriff Syndikalisten verschwand. Und die FAOD begriff sich nunmehr als praktische Organisationsform des Anarchismus. Als praktische Organisationsform des Anarchismus, aber eines Anarchismus, der sich modern verstand, der sich als Anarchismus der Großbetriebe in Industrie und Bergbau begriff. Es war nicht ein Anarchismus des Handwerks. Es war nicht ein Anarchismus einer Dorfgemeinschaft. Es war in der Tat eine ganz moderne Form, die hier zum Ausdruck kam. In der Praxis allerdings, um dies vorwegzunehmen, gelang es der FAOD nicht, dieses weitreichende Konzept, nämlich wirtschaftliche Kampforganisation und kulturradikale Bewegung in einem zu sein, einzulösen. Nur ansatzweise konnten die Arbeiterbörsen in den Hochburgen der FAOD in Mülheim an der Ruhr, in Düsseldorf, in Sömmerda in Thüringen, in Berlin diesen Anspruch erfüllen. Nichtsdestoweniger war damit der Anarchosyndikalismus als eigenständige Bewegung in der deutschen Arbeiterbewegung mit einem Programm etabliert, das sich radikal von dem der Sozialdemokratie wie von dem der Kommunisten unterschied. Und Rockers Wunsch, den er in seiner Begrüßungsrede 1919 an die Delegierten artikuliert hatte, war zu der Zeit, als die FAOD mehr Mitglieder als die KPD zählte, durchaus nicht utopisch. Er sagte nämlich, wir wollen ein Vortrupp eine Gruppe von Pionieren sein, ein Stoßtrupp der revolutionären Minderheit, die in der sozialen Revolution durch eine Klarheit und Zielsicherheit ihrer Ideen alles das in Worte und Taten kleiden kann, was in der Seele und in den Herzen der Massen schlummert. Kurz nach diesem Gründungskongress wurde dieser Wunsch regional für wenige Tage Wirklichkeit. Während des Generalstreiks gegen den Kapp-Putsch 1920 und der sich daraus entwickelten Aufstandsarmee, der Roten Ruhrarmee, in deren Kontingenten die Anarcho-Syndikalisten nach zeitgenössischen Angaben etwa fast 50% der Kombattanten stellten, übernahmen die Arbeiter der städtischen Betriebe und der Maschinenfabrik Thyssen in Mülheim-Ruhr die Leitung der Betriebe in eigener Regie. Eine, wenn man so will, eine Form der Betriebsbesetzung. Und dies ist anscheinend so gut gelungen, dass ein geflohenes Mitglied der Thyssen-Familie meinte, der ganze Aufstand sei von langer Hand vorbereitet gewesen. Ihr wisst ja vielleicht, dass in Italien in den Jahren danach ja ähnliche Versuche stattgefunden haben, Betriebe zu besetzen. Die also als modernes Kampfmittel dann verschiedentlich gepriesen wurden, unter anderem auch von Erich Mühsam, der gesagt hat, reine Streikbewegungen bringen an sich nichts. Wir müssen die Betriebe in eigene Regie übernehmen, um zu zeigen, dass wir damit umgehen können. Und dies war der erste Versuch. Interessanterweise überliefert Max Nettlau aus Diskussionen in London, dass diese Idee bereits in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts in kleinen Diskussionsgruppen erörtert wurde. Aber damals nicht zur Anwendung gelangte. Numerisch erreichte die FOD ihren Höhepunkt Ende 1921, als ihre Mitgliederschaft auf etwa 150.000 aufgeschwollen war. Doch ich sagte schon, dass ihr eigentlicher Einfluss weit über die Zahl der Mitglieder hinausging, besonders eben im Bergbau und in der Schwerindustrie Rheinland-Westfalens, in Berlin, wo sie eben in den großen Generalstreikbewegungen jener Jahre in vielen Orten eine führende Rolle spielte. Und es ist sicher nicht übertrieben zu sagen, dass sich ihr Einfluss zeitweilig auf Millionen erstreckte. Aber eben diesem Mitgliederansturm war die FOD so schnell nicht gewachsen. Im Übrigen war damals auch die Gedankenwelt der FOD, sieht man von diesem programmatischen Gerüst, Prinzipienerklärung, mal ab, genauso wild und verworren wie die ganze Zeit. Generalstreik, Aufstand, die künftigen Aufgaben der Arbeitsbörsen, Ideen der Lebensreform, des Individualismus, des Siedlungswesens, der Mystik, Inflationsheilige, die ihre Worte predigten, alles schwirrte bunt durcheinander. Und die nachfolgenden Kongresse in Düsseldorf und Erfurt 21, 22, wenn man die Protokolle liest, standen ganz im Zeichen dieses Chaos. Doch bis 1923 hielt sich die FOD einigermaßen, wenn sie auch immer Probleme hatte mit Strömungen, die sie am liebsten, von sich gewiesen hätte. Fakt ist aber, dass sie in den folgenden Jahren rapide schrumpfte. Im November 1922 hatten sie noch 94.000 Mitglieder, also sie hatten binnen eines reichlichen Jahres fast 60.000 verloren. Im Februar 25 waren es 25.000, im Mai 1930 noch 9.500 und im März 1932 nur noch 4.307 eingeschriebene Mitglieder, die sich auf 157 Ortsgruppen verteilten. Bei diesen Mitgliedern die wirklich zu Anarcho-Syndikalisten geworden waren, dürfte es sich neben denjenigen, die bereits vor 1914 in der Bewegung standen und bis 1930 sozusagen die strukturellen Träger und Führungskräfte der FAOD stellten, dürfte es sich bei diesen Mitgliedern großenteils um Mitglieder gehandelt haben, die Anfang der 20er Jahre zur Bewegung gestoßen waren, Leute, die ihre politische Sozialisation in der syndikalistisch-anarchistischen Jugend Deutschlands erhalten hatten und die aus ideellen Gründen bei der Organisation verblieben. Denn diese Organisation konnte ihren Mitgliedern nichts bieten. Sie hatte keine Position zur Verfügung, in denen man Leute unterbringen konnte. Ganz anders noch in der Zeit, als die im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts, als die SPD und die Zentralgewerkschaften, die zentralisierten Gewerkschaften versuchten, Aktivisten der Anarchisten und der Freien Vereinigung abzuwerben, indem sie ihnen bezahlte Posten in der Partei beziehungsweise in der Gewerkschaft versprach. Das ist beispielsweise mit dem Fall von Paul Pavlovich geschehen, einer der führenden Anarchisten, der um sich eine Zeitung gegründet hatte, um sich Leute scharte. Die Zeitung nannte sich Neues Leben. Und er wurde dann bezahlter Gewerkschaftsfunktionär und trat dann in den 20er Jahren sogar wieder in die SPD ein. Aber das ist nur ein Beispiel. Das war in dieser Zeit nicht möglich. Sie blieben aus ideellen Gründen bei der Organisation. Und diese zahlenmäßige Entwicklung zeigt ganz einfach, dass die anarchistische Bewegung, die anarcho-syndikalistische Bewegung, wie schon vor dem Ersten Weltkrieg, wieder mehr oder minder zu einer Vereinigung von geistreichen Gesellschaftskritikern wurde. Aber das ist eine Entwicklung gewesen, die Rocker selbst 1925 auf dem Dresdner Kongress klar gesehen hat und gesagt hat, lasst euch davon nicht irre machen. Wer behauptet, am Beispiel der Frauenbünde, die sich ja entwickelt hatten, illustrierte er das, wer behauptet, die Frauenbünde hätten im Allgemeinen ein Fiasko erlitten, der irrt. Denn das könne man von unserer Bewegung auch sagen. Aber wenn eine Bewegung nicht fortschreitet, so ist das noch kein Beweis dafür, dass sie verfehlt sei. Soweit Rocker in dieser Frage. Und wenn man nun nach dem Ertrag der Freien Arbeiterunion fragt, so muss man zunächst verstehen, dass Rocker diesen deutschen Anarchosyndikalismus, auch internationalen Anarchosyndikalismus, nicht als einen politischen Kampfbund entworfen hat, sondern, oder auch als einen politischen Kampfbund, aber nicht primär als einen politischen Kampfbund, sondern in der Tradition Landauers als einer großen Kulturbewegung, der es auf die geistige Erkenntnis der Massen ankomme. Ich erinnere wieder an die Prinzipienerklärung. Es geht um die Erziehung der Massen zum Sozialismus. Das wird viel als voluntaristisch verschrien. Es geht um das Hier und Heute. Es geht um Bewusstseinsbildung. Ihr kennt ja vielleicht Landauer. Landauers Diktum durch Absonderung zur Gemeinschaft. Oder Landauers Diktum, der da sagt, der Sozialismus ist zu jeder Zeit möglich, wenn nur eine genügend große Anzahl von Menschen es will. Das wird häufig als voluntaristisch verschrien. Wird häufig gesagt, dass hier das Bewusstsein vor das Sein gesetzt wird. Ich habe das auch mal eine Zeit lang geglaubt, dass das so sei. Aber ich finde, das ist eine wunderbare Überlegung. Es Wenn man mich denn als Voluntarist beschimpft, damit bin ich einverstanden. Aber ich glaube, dass das der erste Schritt ist und dass man deshalb versuchen sollte, Anarchismus unter diesen Prämissen zu sehen, inwieweit es gelungen ist, wirklich freie Menschen zu entwickeln, die von sich aus in der Lage wären, an dieser Stelle zu sagen, wir bilden anarchistische Keimzellen, um von diesen aus in die Gesellschaft hinaus zu strahlen. In der Realität war natürlich aus diesen eine aufklärerisch werbende Kulturbewegung geworden. Und sie stand weitgehend am Rande der deutschen Arbeiterbewegung. Und Rocker selbst kam ja im Rückblick auf die Geschichte der FAUD im Jahre 1946 zu der nüchternen Feststellung, dass die Organisation eigentlich nie den praktischen Zweck erfüllt habe, den wir von ihr erhofft haben. Sie blieb stets eine kleine Minderheit. An selbstständiges Handeln war unter solchen Umständen wenig zu denken. Wir konnten zwar an den allgemeinen Wirtschaftskämpfen jener Zeit einen Anteil nehmen, aber zu einer tieferen Beeinflussung der deutschen Arbeiterschaft reichten unsere Kräfte nicht aus. Das bezieht sich auf dem, wirtschaftliche Kampforganisation zu sein. Aber, und jetzt kommt Rockers Einschränkung, ihre Hauptleistung sei die Aufklärungsarbeit durch Herausgabe freiheitlicher Literaturzeugnisse gewesen. Und das ist eine Tatsache, die überhaupt nicht unterschätzt werden darf. Es gab nicht nur eine Wochenzeitung, der Syndikalist, es gab ja zeitweilig, ich erwähnte die Schöpfung schon, ja noch ein konkurrierendes Organ im Rheinland. Es gab eine hochstehende theoretische Zeitung seit 1922 oder 23, die Internationale, die faktisch theoretische Arbeiten von Anarchosyndikalisten, vielfach Deutschen, aber nicht ausschließlich, publizierte. Es gab regionale und lokale Zeitungen. Jede Branche hatte eine eigene Zeitung. Die Kistenmacher zum Beispiel hatten eine eigene Zeitung, die meist monatlich erschien. Die Föderation der Bauberufe hatte eine eigene Zeitung, worin sie sich artikulieren konnte und wo sie ihre eigenen lokal geführten Streiks vorstellte, von denen man häufig in der großen Zeitung gar nichts mitbekam. Jede Ortsbörse hatte eine Zeitung. Es gab dann noch eine Gilde freiheitlicher Bücherfreunde, die gerade dieses aufklärerische Moment in ihren Anstrengungen betonte, die einen enormen Produktionsausstoß hatte von Büchern, literarischen Büchern, politischen Büchern, Sachbüchern, würde man heute auch sagen. Es gab eine eigene Zeitschrift der Gilde, nämlich Besinnung und Aufbruch. Es gab einen Verlag, der Syndikalist, später ASI, der historische Literatur produzierte, politische Literatur produzierte, der sexualaufklärerische Literatur produzierte, aber auch das gesamte Agitationsschrifttum publizierte. Was diese kleine Bewegung geleistet hat, ist ungeheuerlich. Das kann man kaum hoch genug einschätzen. Und noch einmal, Zahlen über diese Mitgliedschaft sagen an sich recht wenig aus über den tatsächlichen Einfluss. Natürlich war die FAUD in ihrem Anspruch, sozialrevolutionäre Kampforganisation zu sein, gescheitert. Nicht jedoch in ihrem Anspruch, kulturradikale Bewegung zu sein. Und im Gegensatz zur numerischen Schwäche der Anarchosyndikalisten betont nicht nur ihre rege Verlagstätigkeit, ihre Zeitungsproduktion und Propaganda ihren radikalen geistigen Einfluss, sondern auch die Mitarbeit vieler Mitglieder in den zahlreichen proletarischen Kulturorganisationen. Gilde freiheitlicher Bücherfreunde, Gemeinschaft proletarischer Freidenker, Frauenbünde, Siedlungsunternehmungen, vor allen Dingen zu Beginn der 20er Jahre, syndikalistisch-anarchistische Jugend Deutschland, Seemannsbund und. Ich könnte noch vielfältige antimilitaristische Vereinigungen heranziehen. Dies all verhinderte, nämlich die Einschreitung in die proletarische Gegenkultur, dass sie zu einer bloß propagandistisch agierenden anarchistischen Sekte wurde. Und es ist ein Feld der Wirkungsgeschichte deutscher Anarchisten und Anarchosyndikalisten, das bisher erst nur im Ansatz untersucht wurde. Beispielsweise nehmen wir die aktive Arbeit der Anarchosyndikalisten bei den Sexualreformern. Der Nürnberger Franz Gampe war der Vorsitzende der größten Sexualreformorganisation, nämlich dem Reichsverband für Sexualhygiene und Geburtsreform. Vor 1933 und nach 1945 wieder. Im Verlag der FAOD wurde auch eine Schriftenreihe des bekannten Sexualreformers Felix Theilhaber herausgegeben und danach anarchistischer Überzeugung eine grundlegende gesellschaftliche Veränderung politische Mündigkeit voraussetzt, wurde der Pädagogik und dem Kampf gegen die herrschende schulische Erziehung ein zentraler Platz eingeräumt. Es wurde sehr stark hinsichtlich einer libertären Erziehung nachgedacht. Und darin zeigt sich eben auch eine psychologische Erfahrung aus dem Scheitern der Novemberrevolution, die die Erwartung einer Humanisierung der Gesellschaft und entsprechende Bewusstseinsänderung als direktes und zwangsläufiges Ergebnis der Zerstörung der kapitalistischen Gesellschaftsstrukturen ebenso als Trugschluss erscheinen lässt, wie den Glauben an die Beförderung charakterlicher und politischer Reife durch die Niederwerfung der Herrschenden. Und eben diese enge Verflechtung mit der proletarischen Gegenkultur und in dieser proletarischen Gegenkultur verhinderte, dass die FAOD die sektiererischen Formen von eines anarchistischen Debattierzirkels annahm, in der Arbeiterbewegung zweifelsohne an die Peripherie gedrängt, blieb sie bis 1933 eine kleine, in die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen eingreifende Organisation. Er hinterließ, der deutsche Anarchosyndikalismus im Bereich der Werte und der sozialkulturellen Praxis Spuren. Und vielleicht könnte man mutmaßen, liegt die eigentliche Innovation des Anarchosyndikalismus in der Wertorientierung und in der Verhaltensdisposition der Kerngruppe jener Arbeiter, die Träger einer freiheitlichen Sozialismusauffassung waren. Einer freiheitlichen Sozialismusauffassung, die gleichermaßen abgegrenzt gegen die KPD wie gegen die Sozialdemokratie agierte. Jedenfalls spielten sie eine bemerkenswerte Rolle im Widerstand gegen Faschismus und Stalinismus sowie im Spanischen Bürgerkrieg, auch unter ohnmächtigen Bedingungen. Selbst in kleinsten Zusammenhängen gelang es ihnen, identisch und wirksam zu bleiben. Das heißt, sie blieben politisch, ohne einem politischen Sieg näher gekommen zu sein. Und was will man eigentlich mehr von einer Organisation erreichen, wenn es ihr schon nicht gelingt, Massen zu ergreifen, wenn sie politisch bleibt, ihre Identität behält, sich nicht aufsaugen lässt, sondern immer erkennbar bleibt und eine Schneise durch die Geschichte geschlagen hat, die im Prinzip den emanzipatorischen Anspruch nicht leugnet, die ihn nicht zugunsten parteipolitischer Vereinnahmungen aufgegeben hat, ihn nicht in die Hände von Funktionären gelegt hat, obgleich natürlich auch diese Organisation in gewisser Weise ohne Funktionäre nicht existieren konnte, die freigestellt waren, die das Gehalt eines Facharbeiters erhielten, um die notwendigen Organisationsarbeiten zu leisten. Aber mit dieser Organisation ist bei aller Kritik an den autoritären Entartungen des Sozialismus eine freiheitliche Konzeption sichtbar geworden, deren Weg eben keine Millionentote oder psychologisch Verkrüppelte zeichnen, sondern an dessen Ende wirklich freie Menschen standen, deren Artikulation frei war und die auch andere dahin bringen wollten, ohne Zwang frei zu werden. Das vielleicht, ich verquatsch mich sonst, erstmal in aller Kürze. Damit ihr noch was reden könnt. Ich habe diesen ganzen Fall jetzt Antifaschismuspolitik zwangsläufig weggelassen. Ja, vielleicht können wir noch mal ganz kurz die vielfältigen Gründe beleuchten, warum dann also Mitte der 20er Jahre ungefähr so viele Leute dann plötzlich nicht mehr dabei waren. Es gibt eigentlich kaum Gründe. Es ist nie richtig erforscht worden darum. Es ist eine Mutmaßung. Man muss es, oder sagen wir es ganz anders. Mit dem Jahre 23 war diese Zeit der revolutionären Erhebungen vorbei. Die sogenannte nachrevolutionäre Welle war abgeklungen. Die Hoffnung auf eine unmittelbare Umsetzung des Himmelreichs auf Erden erschöpft. Und es begann wieder die Zeit, die man marxistisch auch als Zeit der relativen Stabilisierung des Kapitalismus bezeichnet. Die Landschaft beruhigte sich. Es begann Ende 23 die Inflation nachzulassen. Das Geld gewann wieder an Wert. Und es schien plötzlich keinen Sinn mehr zu machen, in einer anarcho-syndikalistischen Organisation zu bleiben, zumal diese nicht tariffähig war. Die FAOD ist seitens des Arbeitsgerichtes in Leipzig nie als Tarifpartner anerkannt worden. Das heißt, sie konnten zwar Streiks führen, aber sie waren den großen Arbeitgebervereinigungen gegenüber nicht Tarifpartner. Tarifpartner konnte man nur sein, wenn man Mitglied im ADEGB war. Das war also, wenn man so will, auch eine gewisse Sicherheit für Arbeiter in einer anderen Gewerkschaft zu sein und nicht in der FOD. Deswegen sagte ich, die sind die übrig geblieben, die aus ideellen Gründen bei der Organisation waren, die gesagt haben, das ist das, was wir wollen, auch wenn es ein langer Weg wird. Zum Teil kann ich dem zustimmen, insofern, dass sicherlich viele Tausende dabei waren, die eben meinetwegen als ungelernte Hilfsarbeiter das geringste Einkommen hatten und mal abgesehen von aller Sympathie dann also auch gesehen haben, dass die Beiträge geringer sind bei der FAU, muss man halt so sagen, wie es ist. Und es sind ja dann auch verdammt ist viele Arbeitslose dann immer mehr geworden und die konnten dann anscheinend auch einfach mal die Beiträge nicht mehr zum Teil. Oder das ist in der Tat, einfach, wie es klingt, aber es ist in der Tat vor allen Dingen für die Zeit der Weltwirtschaftskrise so gewesen. Sie waren nicht in der Lage, Beiträge mehr zu bezahlen. Es war ihnen selbst fast unmöglich, ihre Zeitschrift zu bezahlen. Zum Teil habe ich aber ehrlich gesagt, auch von, zumindest von diesem Jahr 23 ein bisschen einen anderen Eindruck aus den Geschichtsbüchern. Ich sehe es mal so, ich sag mal so kurz. Anfang 23, Höhepunkt der Inflation, Unruhen durchaus verbreitet. In dem Zusammenhang Hamburger Aufstand und damit verbunden auch eine Repressionswelle. Ja, auf alle Fälle. Es gab die Repressionswelle, die gab es ja schon im Zuge des sogenannten nicht stattfindenden revolutionären Hundertschaften. Da dürften sich, also in den Hundertschaften der Arbeiter, die meist unter kommunistischem Einfluss standen, dürften sich vor allen Dingen in Oberschlesien auch der eine oder andere Anarchosyndikalist befunden haben. Und es gab dann nach dem gescheiterten Hamburger Aufstand, den gescheiterten Erhebungen in Mitteldeutschland, die gar nicht ausgerufen wurde, eine ziemliche Welle von Prozessen gegenüber Mitgliedern in diesen sogenannten revolutionären Hundertschaften. Diese Repressionswelle hat durchaus was mit sich gebracht. Aber es gab eben noch im Jahre 23, am Anfang 23, gab es ja noch Erwerbslosenunruhen. Es gab Hungerdemonstrationen, die in vielen Städten von Anarchisten angeführt wurden. Also, wo und Anarchosyndikalisten angeführt wurden, das kann man für Dresden nachweisen, das kann man für Teile des Ruhrgebiets nachweisen, auch für Hamburg. Das waren natürlich spontane, in gewisser Weise natürlich Kiez, in dem Falle nicht belegschaftsverbundene, sondern Kiez-verbundene Massenorganisationen, die aus einer Situation heraus von der Stempelstelle oder von einer Bäckerei heraus, wo plötzlich das Brot ausgegangen ist, ihren Ausgang nahmen und dann in gewisser Weise plündernd durch die Stadt gezogen sind. Aber aus einem Hunger heraus, aus einem Bedürfnis heraus, das ist schon wahr und das flachte ab. Es beruhigte sich, man bekam wieder was zu kaufen, die Arbeitslosigkeit fiel ab und es war für viele Leute nicht mehr, war einfach nicht mehr attraktiv, dort zu bleiben. Und hinzu kommt, dass es relativ einfach ist, in gärenden Zeiten, in Umbruchszeiten, anpolitisierte Massen zu bekommen. Es ist schwierig, anpolitisierte Massen mit schwachen Organisationen in Anführungszeichen zu halten. Es war ja keine Verbindlichkeit, Anarchist zu sein. Man musste ja nicht regelmäßig zu Schulungen gehen, man musste nicht regelmäßig zu Versammlungen gehen, man musste nicht mal das machen, was die Geschäftskommission in Berlin beschloss oder der Kongress. Jede Ortsgruppe konnte selbst entscheiden, ob sie diesen Empfehlungen folgte oder nicht. Sie waren dispositionsfrei. Sie waren wirklich autonom agierende Glieder, was auf einer anderen Seite natürlich zusätzliche Probleme schafft. Wenn eine autonom agierende Ortsgruppe über das Ziel hinausschoss, dann wurde dafür die gesamte Organisation in Haftung genommen. Wenn die beschloss, einen Streik zu führen, wurde die zentrale Streikkasse natürlich angegriffen. Wo es die zentrale Streikkasse war, nach der Zeit der Inflation, der ständigen revolutionären Epopöen, einfach leer. Und die Leute waren nach diesen 3-4 Jahren erschöpft. Die waren fertig. Und es ist dasselbe wie 68. Mir sagten 68er, wir haben versucht, die Arbeiter zu revolutionieren. Die hatten gar kein Interesse daran. Die waren daran interessiert, den nächsten Urlaub zusammenzusparen. Die wollten einen neuen Opel kaufen oder überhaupt erst einen Opel kaufen. Und die waren an unseren revolutionären Ideen überhaupt nicht interessiert. Was auf einer anderen Ebene quasi dieselbe Situation illustriert. Es blieben nur ein paar übrig. Und die rieben sich auf. Aber aus ideellen Gründen. Es waren wirklich Idealisten reinsten Wassers. Keine Bombenwerfer. Sondern Leute, die sagten, die Ziel-Mittel-Relation muss erkennbar sein. Das, was wir wollen, muss in den Mitteln, die wir anwenden, bereits erkennbar sein. Das ist ja eines der wichtigsten anarchistischen Prinzipien. Die Frauen, ich könnte mir vorstellen, dass die eigentlich weniger als Kultur oder als Teil der Kulturbewegung entstanden sind, sondern gerade eben aus den Verelendungen bis 23. Und ich weiß nicht, kamen die dann später und inwieweit waren die dann Mitglieder der FAU oder stand das mehr außerhalb? Man hatte eigentlich der Ansatz war eigentlich, mehr Frauen in die Bewegung hineinzubringen. Und es richtete sich natürlich an Frauen außerhalb der Bewegung, reduzierte sich aber in der Praxis auf die Frauen und Töchter. Und Ziel war natürlich ein aufklärerisches. Frauen zu politisieren. Als aber Frauen anfingen, Politik zu machen, erwiesen sich die Männer teilweise als ziemliche Machos und haben versucht, ihre Frauen wieder zurückzupfeifen. Und Und Trautchen Kaspers, ihres Zeichens Betriebsrätin in Süchteln, also auch die Rätebewegung spielte da eine Rolle, also Betriebsräte waren ja teilweise umstritten, aber wurden auch akzeptiert und wurden eben dann aufgrund der Dispositionsfreiheit der Ortsgruppen auch in bestimmten Regionen eben von der Mitgliedschaft getragen, wie eben auch Teilnahme an Wahlen oder am Volksentscheid gegen die Abfindung der Fürsten. Oder an der Wahl des Reichspräsidenten, da haben zum Beispiel die in Ludwigshafen-Mannheim haben gesagt, ihr spinnt ja in Berlin, wir beteiligen uns daran. Aber zurück zu Trautchen Kaspers, und die hat auf dem Dresdner Kongress gesagt, also wisst ihr Männer, ihr behandelt uns auch nur als Küchen- und Gebärsklaven. Bloß, wir haben auch einen politischen Anspruch, und es war eine Frau, die lebte in einer, sagen wir mal, Partnerschaft ohne Trauschein zusammen. Der 20er Jahre entstanden. Und interessanterweise gab es damals einen ziemlich starken Zug der Frauen in der allgemeinen Politisierung. Und diejenigen Frauen, die damals dieses Thema platziert hatten, waren zumeist die Partnerin der führenden Funktionäre. Das war die Millie Wittkopp-Rocker, die Frau von Rudolf. Das war die Hertha Barwig. Das war die Frau des Schatzmeisters, des Kassenwartes. Und es war die Aimee Köster, die Frau von Friedrich Köster, von Friedrich Köster, die ganz stark auf diesem Sektor agierten. Und das sind ja Frauen, die ja politische Erfahrung mitbrachten. Millie Wittkopp brachte ja die Erfahrung mit der Organisierung der Schneiderinnen aus dem Londoner East End aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Hertha Barwig brachte auch einschlägige Erfahrungen mit sich, und Aimee Köster hatte bereits seit langem eine Zeitung, die bis heute nicht untersucht wurde, nämlich die Schaffende Frau. Und diese Schaffende Frau war eine eminent politische Zeitung, und die wollten eben nicht nur Strickmuster auswerten, sondern sie wollten politisch agieren, sie wollten sich über freiheitliche Kindererziehung unterhalten, die allerdings nicht nur den Frauen überlassen werden sollte, sondern auch den Männern. Sie wollten Politik mitmachen. Und das war genau der Punkt, wo die Männer, die das erst befördert hatten, dieselben Männer teilweise, dann in einem patriarchalischen Effekt versucht haben, die Frauen wieder zu reduzieren auf Kinder, Küche, na gut, die Kirche in dem Falle nicht, aber sagen wir es mal auf den Strickzirkel. Und das haben sich die Frauen nicht gefallen lassen. Aber insgesamt ist es nicht gelungen, über die Mütter und Töchter der Bewegung hinauszukommen. Insgesamt sind selbst diese dann rückläufig gewesen in den Frauenbünden. Die Frauenbünde waren in Berlin, der Frauenbund betrug, so wenn ich jetzt das richtig noch weiß, 1930 etwa 30 Frauen. Und das bei einer Mitgliedschaft von über 1000 Männern. Ist enorm wenig. Aber nun muss man genau schauen, vielleicht war die eine oder andere Frau Mitglied in der FAOD, ohne zugleich Mitglied im Frauenbund zu sein. Also für die Leipziger Götze-Familie, die ja vorrangig aus Frauen bestand, die waren alle in der FAOD und soweit ich weiß, nicht unbedingt im Frauenbund. Während umgekehrt die Mehrheit der Frauenbündlerinnen nicht in der FAU war. Ich glaube, das war identisch. Das war identisch. Aber ich denke manchmal auch, wenn ich mir das so angehört habe, was mir die eine oder andere Frau erzählte, noch in den Ende der 80er Jahre, es war auch eine Gelegenheit, sich unter Frauen auszutauschen. Weil so wie Männer manchmal ihren Kreis brauchen, um unter Männern zu sein, brauchen Frauen auch die Möglichkeit mal, um einfach nur unter Frauen zu sein, wo Männer störend sind. Aber wie gesagt, das ist nicht genau auf die Goldwaage zu legen. Wir wissen teilweise nicht genau, was sie machten. Sie hatten allerdings immer zu kämpfen gegen die Männer. Es war, man sollte es nicht glauben, bei allem Anspruch des Anarchismus dennoch eine Männerbewegung. Und die Frauen hatten sich mühsam eine Beilage im Syndikalist erkämpft, nämlich die Beilage der Frauenbund. Und es gibt sehr wenig Literatur darüber. Es gibt eine programmatische Schrift von Millie Wittkopp-Rocker. Was will der syndikalistische Frauenbund? Und ansonsten müsste man untersuchen, wie sich diese Seite, die ja regelmäßig im Syndikalist eingelegt war, wie die sich ausdrückte. Aber ich würde anfangen mit einer Untersuchung der schaffenden Frau von Emil Köster. Ich habe schon so viele Frauen gefragt, die das mal machen sollten. Aber bisher hat sich keine so richtig aufgerafft. Es gibt eine Hausarbeit und einen Artikel von Cornelia Regin dazu. Die sind ganz interessant, aber auch sie geht nicht in die Ursprünge rein. Aber die Einschätzung wurde ja in diesem Anarcha-Feminismus-Buch, was da jetzt da drüben gerade steht, wurde ja auch geteilt, dass die also stark patriarchale Tendenzen gab und dass die dann eigentlich zurückgepfiffen wurden, eigentlich auch so ähnlich, wie du das jetzt formuliert hast. Ja, es ist so, man kann es ganz eindeutig aus den Quellen, also aus der Zeit, der Zeitschriften dieser Zeit herausnehmen. Und ich bin weit entfernt natürlich mit der Selbstgerechtigkeit eines Nachgeborenen, das zu verurteilen. Es ist einfach Geist der Zeit gewesen. Man muss es heute nicht gut finden, aber es war damals Usus. Ja, ich bin da auch ein bisschen forsch. Ich habe das Buch von Silke Loscheider noch nicht gelesen. Das will ich immer noch mal machen, aber sie hat da prinzipiell recht damit. Es ist so. Ohne dann in eine heutige Wertung reinzubringen. Wenn ich mich recht entsinne, ich habe mal gelesen, dass sogar 1930 herum noch trotz der sinkenden Mitgliederzahl sich und trotz der Arbeitslosigkeit auch sich noch ein oder zwei neue kleine Ortsgruppen irgendwo mal gegründet haben. Ich nehme, war das mehr dem aufkommenden Faschismus oder gewidmet oder war das Teil der Kulturbewegung? Denn ich denke, bei dieser Arbeitslosigkeit dürften das keine Betriebsgruppen oder Ähnliches gewesen sein. Es gab ständig Neugründungen von Gruppen, also bis zum Ende. Das hing einfach manchmal ganz einfach damit zusammen, dass einer von einem Ort an den anderen Ort zog und plötzlich dort ein brachliegende Genossen wieder zur Mitarbeit anspornte. Das hat nicht primär was mit Arbeitslosigkeit zu tun. In der Tat war es so, dass es keine Betriebsgruppen waren in dem Sinne. Weil man hat sich zwar branchenüblich, man hat gesagt, okay, wir sind alles Eisengießer, wir sammeln uns, wenn es genug gab, als Eisengießer, sonst hat man sich nur als Ortsgruppe konstituiert, als Ortsgruppe alle Berufe. Wenn es nicht genügend Leute zusammenkamen, die aus einer Branche kamen. Diese Arbeitslosigkeit war enorm, aber im Gegensatz zu dem ADGB oder auch dem heutigen DGB, die sich um die Arbeitslosen nicht kümmern, haben sich die Anarcho-Syndikalisten natürlich immer um ihre arbeitslosen Mitglieder gekümmert. Man hat denen auch Nachlässe gegeben. Man hat auch gesagt, okay, ihr müsst dieses und jenes nicht bezahlen. Oder einer hat es mitgetragen. Jeder wusste, es gab so ein Prinzip der solidarischen Hilfe. Man war, und das ist ja das, was meines Erachtens den Anarchismus oder anarcho-syndikalistische und anarchistische Organisationen von allen anderen unterscheidet. Man ist nicht nur Kampfbund Gleichgesinnter gewesen, man ist auch ein Bund von Freunden. Und es ist so, dass man selbst Freizeit gemeinsam gemacht hat. Es war üblich, am 1. Mai nach der Demonstration dann gemeinsam ins Grüne zu fahren, mit den Familien. Es war üblich, Weihnachten eine gemeinsame Weihnachtsfeier zu machen, beziehungsweise dann einen gemeinsamen Spaziergang zu machen. Das war generell üblich. Man traf sich unter Genossen, mit Freunden und Frauen. Man war so etwas wie eine große Familie. Es war, man muss Anarchismus immer auch als eine quasi familiale Form verstehen. Es war eine ausgeprägte Häuslichkeit, die darin zum Ausdruck kam. Und das war es ja gewesen, was später den Verfolgungsorganen in der Zeit des Nationalsozialismus es schwer machte, ihnen nachzuweisen, dass sie zum Zwecke politischer Untergrundarbeit zusammengekommen sind. Es gibt direkt Prozesse gegen Stuttgarter Anarchosyndikalisten, die gesagt haben, also wir spielen schon seit 15 Jahren Skat. Und man konnte ihnen nicht das Gegenteil nachweisen. Sie waren eben früher schon, haben sie eben regelmäßig gezeltet irgendwo. Naja, das waren eben Freundschaften, die ja früher auch politisch bedingt waren, aber seit 1933 haben wir nichts mehr gemacht. Wir haben uns ja aufgelöst, also wir wissen ja, was los ist. Wir haben nichts mehr gemacht. Und da konnte man ihnen natürlich auch sehr manchmal nichts nachweisen. Aber natürlich kamen sie nach 1933 zusammen, um zu überlegen, wie man die Organisation weiterhalten sollte, was man denn tun müsse gegen den Nationalsozialisten. Was denn sinnvoll sei, um nicht das Leben aufs Spiel zu setzen oder sinnlos in irgendwelche Konzentrationslager zu landen. Aber das wussten die Nazis. Die haben natürlich auch am Anfang die strukturellen Träger der Anarchosyndikalisten weggefangen. Auch die gingen in Schutzhaft. Wobei sie nicht primär als Anarchosyndikalisten in Schutzhaft gingen, sondern als bekannte Antifaschisten am Anfang. Diese gezielte anarchosyndikalistische Suche setzte erst später ein. Ja, dieser familiäre Aspekt dürfte sich sehr interessant jetzt auswirken, gerade auf Leute, die jetzt noch nicht jetzt dabei sind und noch diverse Klischees irgendwo im Kopf haben. Also ich habe noch eine Frage in Bezug auf, weil du gesagt hast, dass sie in der Prinzipienerklärung von Kropotkin die Konzeption übernommen hatten. Kann man jetzt, wenn man jetzt diese Utopie als solche untersucht, wenn man jetzt fragt, also es gab ja da noch Unterschiede. Also du hast beispielsweise angedeutet, dass sie auf Industriestrukturen mehr abgehoben haben, während vielleicht Kropotkin eher ein Handwerks-Anarchist, aber auch nicht nur. Aber, kann man jetzt sagen, das spezielle utopische Konzept, also was soll passieren nach der Revolution, wie sieht das aus, wo findet man das und wie speziell würde man das jetzt beschreiben können? Also gibt es Literatur darüber, was jetzt der Anarchosyndikalismus als utopisches Konzept? Puh, das kann man nur deduzieren aus den Schriften. Man kann nur eins machen, man liest Landauer, in dem konkreten Fall, also man liest Kropotkin und sucht dann nach, wie sich möglicherweise diese Kropotkinschen oder Landauerschen Einflüsse niederschlagen in programmatischen Schriften. Am einfachsten ist es immer, wenn man weiß, wer diese programmatischen Schriften verfasst hat. Also beispielsweise Rocker hat die Prinzipienerklärung verfasst. Und Rocker war mit Kropotkin sehr bekannt. Er war in hohem Maße in dieser Zeit auch beeinflusst von der gegenseitigen Hilfe als Grundprinzip menschlichen Verhaltens, also als wünschenswertes Grundprinzip, menschlichen Verhaltens, und das wollte er eben auch in die Organisation bringen. Also hat er dies natürlich in der Prinzipienerklärung hineingegossen, aber er hat es auch in seine Begründungsrede hineingegossen. Also das ist jetzt eine Vermutung, dass das so zusammenhängt. Und der Einzige, der dies einmal, soweit ich jetzt aus der Literatur das überblicke, im Ansatz versucht hatte, dem nachzugehen, das ist Hartmut Rübner in seinem Buch Freiheit und Brot. Der hat es ganz kurz erwähnt. Diesen Zusammenhang. Natürlich spielte Kropotkin eine Rolle. Natürlich waren die Bücher von Kropotkin die ersten Bücher, die Freie Arbeiterunion, das heißt der Verlag der Syndikalist, herausbrachte. Nämlich schon Anfang der 20er Jahre. Also eine Konzeption wie die Arbeiterbörsen beispielsweise. Ja. Die haben ihr Vorbild natürlich nicht bei Kropotkin. Die haben ihren Vorbild in den französischen Arbeitsbörsen. Da kommen sie eigentlich her, aus den sogenannten Syndikaten. Das ist eine Idee, die aus dem französischen Syndikalismus entlehnt wurde. Die Börse du Travail, wie sie sich dort nannten, oder auch das Syndikat. Aus den dortigen Prinzipienerklärungen von Amiens und dann noch einen habe ich schon vergessen. Da kommt es her. Das und, ist, ja? Welche Aufgaben hatten diese? Diese Arbeitsbörsen hatten im Prinzip, hat sich ja die Gewerkschaft als die Organisationsform des alltäglichen Lebens begriffen. In diesen Arbeitsbörsen gab es zwei Pole. Das waren die vertikal sich entwickelnden Arbeitsbörsen. Es gab eine Provinzialarbeitsbörse, es gab eine Kreisarbeitsbörse, es gab eine Ortsbörse. Das waren faktisch die alle auf den unterschiedlichsten Ebenen vorhandenen Berufsgruppen zusammenfassen sollten. Gab es also genug Leute, sollten die sich in Branchengewerkschaften finden. Also Bauhandwerker, Zimmerer, Fliesenleger, Kistenmacher, Metallindustriearbeiter, die waren dann horizontal. Und die trafen sich vertikal dann mit den lokalen Arbeitsbörsen, regionalen Arbeitsbörsen, überregionalen Arbeitsbörse. Und diese Arbeitsbörse war die Stätte der Produktion, so sollte es sein, der Distribution, auch der Konsumtion. So war es gedacht. Es gibt diese Studienkommission, die von einem der ersten Kongresse der Freien Arbeiterunion eingerichtet wurde unter Leitung von Barwig, die einfach mal diese Überlegung, was sollen die Arbeitsbörsen, ausargumentieren sollte. Und da ist dann 23 das Buch oder die Broschüre erschienen, die Arbeitsbörsen des Syndikalismus mit einem Vorwort von Augustin Sushi. Aber diese Kommission hat dann weitergearbeitet. Die Kommune als kleinste Zelle des Wohnens, die Börse, wenn man so will, als die Ebene, auf der von oben nach unten die allgemeinen Dinge des täglichen Lebens, der Produktion, der Distribution, der Verteilung, der Konsumtion verhandelt werden sollten. Und immer von Börse zu Börse. Soweit möglich sollte es auf der jeweiligen Ebene geklärt werden. Und wenn das nicht möglich war, musste es auf der nächsthöheren Ebene geklärt werden. Es war der Versuch, die Gesellschaft von unten nach oben zu strukturieren. Und das Börse hat eigentlich nichts anderes zu tun als wäre zum Beispiel in einem bestimmten Bereich nichts anderes, kein anderer Begriff als Kommune. Kommune als kleinste Zelle des Wohnens. Und könnte man das jetzt, findet man das irgendwo in der Gesamtheit, diese Konzeption von also wie Arbeit und Gesellschaft organisiert werden sollte, wie es ist natürlich eine Utopie gewesen, die man versuchte zu Tuppi werden zu lassen, aber das ist natürlich nicht gelungen. Ja? Das wäre dann gelungen, wenn du sozusagen nach dem berühmten Buch von diesen beiden Franzosen Das letzte Gefecht erfolgreich zu Ende gebracht worden wäre, dann hätte man es gemacht. Man findet nur Ansätze. Man findet gerade in dieser ganzen anarchosyndikalistischen, in der frühen Literatur, sehr viel utopische Überlegungen, die dann natürlich durch die späteren Entwicklungen abgelöst werden. Sie bleiben da als Utopie, aber haben mit der Praxis nichts mehr zu tun. Mhm. Weil es war eine Minorität, die sich zusammengefunden hat. Denkt dran, es sind 4.307 Leute im Jahre 32. Mehr nicht. Und für die war es ungeheuer schwer, zwischen den beiden konkurrierenden Hauptströmungen der deutschen Arbeiterbewegung, den Kommunisten und der Sozialdemokratie, einfach eine Alternative aufscheinen zu lassen. Ich sage auch gleich, sie konnten es auch gar nicht. Sie waren gar nicht in der Lage, diese Alternative zu demonstrieren. Mehr. Sie waren ja, sind ja verlacht worden. Sie haben ja 1933 mit dem berühmten Aufruf von Erich Mühsam noch versucht, es ist an der Zeit, am 4. Februar, wir müssen Hitler durch einen Generalstreik wieder aus dem Amte jagen. Dann haben die Kommunisten gesagt, na, die nehmen wir doch nicht ernst, diese paar Hanseln. Und die Sozialdemokraten haben gesagt, der wird sich schon abwirtschaften. Die Arbeiter standen Gewehr bei Fuß, nicht nur in den anarchosyndikalistischen Kohorten, sondern auch bei den Sozialdemokraten, mit ihrem Reichsbanner, die auch bewaffnet waren. Und auch die Kommunisten. Und warteten, was ihre Führer sagten. Und Mühsam sagte, vertraut nicht auf eure Führer, vereinigt euch mit uns. Und es gab ja zwei bemerkenswerte Versuche der Anarchosyndikalisten, den organisatorischen Abschwung, vor allen Dingen in der Zeit ab 29, in der Zeit der Weltwirtschaftskrise, zu stoppen. Es gab ja auch es war ja auch verbunden mit einer Einsicht in die relative Einflusslosigkeit innerhalb der deutschen Arbeiterbewegung. Und da hat man begonnen, sogenannte Kampfgemeinschaften gegen Reaktion und Faschismus zu kreieren. Und dies war ein Versuch, alle Arbeiter links von der Sozialdemokratie unter Einschluss der Sozialdemokratie zusammenzufassen in sogenannten lokalen Kartellen, die gemeinsam gegen Reaktion und Faschismus vorgehen sollten. Diese Kampfgemeinschaften gegen Reaktion und Faschismus entstanden ja in der Tat auch, aber sie umfassten eigentlich nur Arbeiter, die links von der KPD waren. Also es waren teilweise waren es KPD-Opposition dabei, teilweise waren es SAP-Leute dabei, Proletarischer Gesundheitsdienst, dann die ganzen Unionisten, AUE, später KAU, also Kommunistische Arbeiterunion, Reste des Sozialistischen Bundes um Ledebur, der mit dem von Landauer nichts zu tun hatte, Rest-USPD-Leute, die noch vereinzelt dahin vegetierten, FAU, Anarchistische Vereinigung und natürlich dieser sogenannte Bund Revolutionärer Industrieverbände. Also wenn euch da mal was davon gehört habt, der ist von den sogenannten Union der Hand- und Kopfarbeiter, die in der ersten Hälfte der 20er Jahre eine gewisse Rolle spielten, dann unter kommunistischen Einfluss gerieten und zerfledderten, faktisch übrig geblieben. Da gab es diese Kartelle und es gab Massenveranstaltungen in Berlin mit mehr als 2000 Teilnehmern in Versammlungssälen. Das sind exorbitante Zahlen. Das war eine dieser Einsichten, indem man versuchte, jetzt Brücken zu schlagen zwischen den verfeindeten Arbeiterlagern. Aber man wollte nicht die Führer drin haben. Man wollte mit denen auch nicht verhandeln. Nun ist es das alte Problem, dieses Warten auf Führerentscheide. Die zweite Einsicht in diese Situation war die Kreierung von schwarzen Scharen. Ab 1929, die von Oberschlesien, vor allen Dingen von Ratibor ausgingen und dann so fünkchenweise auf verschiedene Regionen Deutschlands übersprang. Und die schwarzen Scharen waren gedacht als Abwehr- und Ergänzungsorganisation der FOD. Nicht unumstritten innerhalb der FOD, es gab eine ganze Reihe von alten Mitgliedern, die gesagt haben, das machen wir nicht, da bestünde die Gefahr, unsere Bewegung zu militarisieren. Eine Ahnung, die natürlich so ohne weiteres von der Hand nicht zu weisen ist, da sich ja zum Ende der Weimarer Republik hin die gesamte Gesellschaft zunehmend militarisiert hatte. Es gab keine Arbeiterorganisation, die nicht in irgendeiner Weise eine Art militärische Formation hatte, was ein Indiz für die zunehmende Militarisierung ist. Verfolgt man die Sprache dieser Zeit, so gibt es auch zunehmend Ausdrücke, die der militärischen Sprache entlehnt sind. Bei den Kommunisten Sturmplan, Sturmtrupps, aber auch bei den Anarchisten voran, ihre Lieder waren auch nicht gerade von feinstem Wortgeklinge bezüglich ihrer Gegner. Das Lied der Schwarzen Schar, ich habe leider den Text nicht mehr intus, aber er hatte es in sich. Ja, aber es waren eben nur kleine Gruppen, die sich zusammenfanden. Soweit ich weiß, gab es vielleicht nur etwa 260 Mitglieder der Schwarzen Schar, sie verschwanden dann auch. Oberschlesien war die Schwarze Schar bewaffnet. Sie war uniformiert. Man trug also schwarze Uniform, schwarze Barette. Und wenn man das nicht hatte, dann hat man eben ein Hemd sich gefärbt oder man hat einen Gürtel mit Schuhwichse eingeschmiert. Und man trug manchmal Zimmermannskittel drüber, aber gerade die Oberschlesier hatten Maschinengewehr, die hatten Gewehre, die hatten Dynamitpatronen, ist dann ausgehoben worden, 32. Deswegen, da weiß man das ja überhaupt. Und die Wuppertaler waren bewaffnet, die haben auch regelmäßig Schießübungen gemacht und in der Tat ja auch mit Auseinandersetzung mit den Nationalsozialisten ist ja auch ab und zu mal eine Pistole losgegangen. Wenn man den SA-Terror, den es da auch vor 30 schon gab, denkt, da ist es nur verständlich und da haben ja auch vor 33 schon hunderte Antifaschisten aller Strömungen im Knast gesessen. Ja. Und was ich aber denke, ist, dass die sozialdemokratischen und kommunistischen Arbeiter nicht nur aus Warten auf Führerentscheide in der Situation relativ wartend waren eben, sondern vielleicht auch eben einfach aus Angst dann, dass es dann mit zu wenig Leuten dazustehen, trotz dieser Kartelle und Antifa und so weiter. Ja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das Reichsbanner selbst hat ja versucht, Hitler umzubringen. Oh. Ja, es ist wenig bekannt. Es gibt einen Fall, das war das Magdeburger Reichsbanner, hat versucht und es gibt auch den Fall, der da lag im Hinterhalt. Aber Hitler hatte eine andere Route gewählt. Und wenn ich nicht irre, war das schon vor 33. Es gab den Versuch. Es gab auch innerhalb von kommunistischen Arbeitern, die sich dann nach 33 getarnt zusammengefunden hatten, eine Diskussionsrunde, ob denn, also die quasi aus der, die sich noch kommunistisch verstanden, aber starke Affinitäten zum Anarchosyndikalismus entwickelt hatten, aber weder bei den Kommunisten schon nicht mehr Mitglied waren, aber bei den Anarchosyndikalisten noch nicht Mitglied wurden, gab es auch die sich dann in Treptow in Berlin als Sportverein getarnt hatten, gab es eine Diskussion darüber, ob man nicht Hitler umbringen solle. Und an dieser Diskussion nahmen Rudolf Rocker und Erich Mühsam teil. Während Rocker, der von vornherein gesagt hat, es hat alles keinen Sinn, er der vor individuellen Attentaten warnte, war Erich Mühsam dieser Sachlage überhaupt nicht abgeneigt. Der im Prinzip zugeredet hat. Das war alles kurz noch vor dem Reichstagsbrand, also nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler. Und es muss also irgendwann im Februar gewesen sein. Und dass natürlich Erich Mühsam militanteren Überlegungen anhing, wird ja nicht zuletzt dadurch illustriert, dass die Kasseler, Schwarze Horde, wie sie sich nannte, dem Erich Mühsam angetragen hat, der Hordenführer von ganz Deutschland zu werden. Das klingt heute ein wenig lustig, wenn man das überlegt, aber auch das sind Begriffe, die da eine Rolle spielten. Horde. Ja, schwarze Schar, SS, Schutzschar, SA, Sturmabteilung, Roter Frontkämpferbund, RJF, Roter Jungsturm, Reichsbanner, Eiserne Front. All das ist eine starke Militarisierung der Sprache. Was ja dann leider auch gerade in dem Geschichtsbuch, das ich ertragen musste dann in den letzten Schuljahren, auch dann dahin falsch auch ausgelegt worden ist, bis hin zur Behauptung eines gemeinsamen Kampfes von links und rechts gegen die angebliche Weimarer Demokratie. Ja, das ist diese alte These, die von dem Bracher stammt, dass eigentlich die Weimarer Demokratie zwischen dem Totalitarismus von rechts und links zerrieben wurde, wobei er links da immer KPD sieht, und rechts die Nationalsozialisten. Dazu muss ich Folgendes sagen. Das ist wenig bekannt und unter Anarchisten wird das immer mit Erstaunen vernommen, dass es Anfang der 20er Jahre eine große Diskussion auf einem Kongress gab, der FAUD, der unter dem Motto stand, ob diese Republik, nämlich diese Weimarer Republik, zu verteidigen wäre. Und es ist eine Resolution auch gegen eine Gegenstimme angenommen worden. Diese Gegenstimme ist von Richard Österreich, einem dem damaligen, ich glaube, er war inhaftierten Fondsverwalter der Föderation der kommunistischen Anarchisten Deutschlands gewesen, nicht zu verwechseln mit seinem Bruder Rudolf, verteidigt die Republik. Und da gibt es interessante Reden. Der Richard Österreich sagte, also wisst ihr, der blaue und der grüne Schutzmann sind identisch, ich kann überhaupt keinen Unterschied entdecken, und dann im anderen auf die Barrikaden ging und sagen, na, ihr seid doch, du bist doch völlig beknackt, wir haben doch in dieser Weimarer Zeit viel mehr Rechte als zuvor. Und das spielt, und wir müssen, wenn die Republik, die Weimarer Republik, von, es war ja damals durchaus gefährlich, das ist ja dieser Kapputsch-Zeit dann auch gewesen, wo also aus bestimmten konservativen Kreisen um den alldeutschen Verband herum diese Republik dann gekillt werden sollte, um eine Art Diktatur oder verkappte Monarchie wieder einzuführen, dass sie da gesagt haben, in diesem Falle müssen wir diese Republik verteidigen, da sie uns wichtige demokratische Rechte konzidiert, die wir im Kaiserreich nicht hatten. Und dies zieht sich bei der FVD im Gegensatz zur FKD durch bis zum Ende der Weimarer Zeit. Die einfach sagten, also wisst ihr, ihr kommunistischen Anarchisten sagt, es ist euch scheißegal, ob nur die Nazis kommen. Das ist nur ein gradueller, aber kein qualitativer Unterschied. Wir Anarchosyndikalisten sagen aber, in einer Demokratie haben wir mehr Rechte als in einer Diktatur. Das heißt, die haben sehr wohl begriffen gehabt in ihrer Analyse des Nationalsozialismus, welche Unterschiede zwischen einer parlamentarischen Demokratie, die sie ja natürlich auch nicht als das Erstrebenswerte betrachteten, und einer Diktatur bestanden. Und sie haben sehr wohl gewusst, was auf sie zukommt, wenn Leute wie Beest oder Frick, damals Innenminister in Thüringen, das Sagen haben werden, wenn das große Kapital, das sie hinter Hitler und der NSDAP vermuteten, dann losgeht, wenn die wörtlich die Pogrome, die Erschießungen, die Massenrepressalien in Deutschland das Recht darstellen. Und der Durchbruch in dieser Sichtweise ist bereits am 1. Mai 1929 erfolgt. Was da war, wisst ihr noch vielleicht, der sogenannte Blutmai in Berlin, wo also Zörgiebel als Polizeipräsident und Krasinski als Innenminister, als preußischer, wo es darum ging, das Recht der Arbeiter auf die Straße zu verbieten und diese Arbeiter sich das Recht nicht nehmen ließen und dafür mit Polizeiterror, mit Kugelterror bestraft wurden. Es gab eine Reihe von Toten, und in den Analysen dieses Tages gibt es einen bemerkenswerten Aufsatz von Rudolf Rocker in der Zeitschrift Die Internationale, der nie rezipiert wurde. Ich lese den und ist ein seherischer Blick auf das, was einige Jahre später das Recht in Deutschland sein wird. Wenn man sich die Linie so ein bisschen vor Augen führt von Blut und Noske bis hin zu dem Zirkel, die waren alle in der SPD, und da kann ich das aber auch irgendwo nachvollziehen, dass dann die Kommunisten und Anarchisten gesagt haben, nee, also ja, mit denen nicht. Ja, aber das hängt aber primär natürlich zusammen mit bei den Kommunisten mit einer Möglichkeit, es gab ja dann diesen Versuch von Thälmann der Diskussion mit den 20 sozialdemokratischen Funktionären. Ja, es gab die Politik der antifaschistischen Aktion, als 32 erst, als die Kacke schon längst verdampft war. Ja, die Anarchosyndikalisten fingen 30 damit an. Die fingen eigentlich 29 damit an. 29 fingen die an, ganz, nachdem sie schon mindestens seit 22 sich sehr stark mit nationalsozialistischen Dingen auseinandergesetzt hatten, also mit damals noch mit den italienischen Faschisten, haben sie immer gewarnt, und ab 29 auf der ganzen Breite versuchten sie zu analysieren, was denn auf sie zukommt mit einem möglichen Triumph der Nationalsozialisten in Deutschland. Sie versuchten zu analysieren, welche Rolle die einzelnen Arbeiterparteien dabei einziehen könnten, und sie haben gesagt, wir müssen jetzt schon breite Einheitsfronten bilden. Und das war dieser Versuch ab 30 dann mit den Kampfgemeinschaften gegen Reaktion und Faschismus, also im Prinzip schon 2 Jahre vor den Kommunisten. Nun ist das, was die Kommunisten gemacht haben, einfach aufgrund ihrer größeren Mitgliederzahl einfach stärker im Bewusstsein verankert. Und das, was die Anarchisten gemacht haben mit ihren paar Hanseln, damals waren es 9.000 noch, und 2 Jahre später hatten sie schon wieder 5.000 Mitglieder verloren, das ist eben weniger bekannt. Das ist ja das alte Problem. Es gibt keine Lobby, es ist generell verrückt in Deutschland für die Geschichte der anarchistischen Bewegung. Es ist weitgehend eine Geschichte, die außerhalb der akademischen Zunft geschrieben wurde. Weitgehend. Ich habe den Bock genannt, der das damals in Marburg gemacht hat, aber es ist ja auch nie fortgesetzt worden. Also ich habe noch mal eine Frage, und zwar, wie weit kann man sagen, dass viele so eine, es wird ja immer scharf getrennt zwischen so einem Ansatz von Arbeiterbewegung und späterer, also jetzt nach 68 und so weiter, spätere Alternativbewegung, so als wären das zwei völlig unterschiedliche Kategorien. Wie weit kann man sagen, dass jetzt in dieser Weimarer Zeit schon Elemente wie von Alternativbewegung, was wir heute so als solches vergleichbar empfinden würden, vorhanden waren? Also beispielsweise, was weiß ich, du hast da ja so Aspekte von Lebensreform, oder gab es vielleicht auch Aspekte von Ökologiebewegung oder so, oder vielleicht war die ja nur anders orientiert. Es gibt natürlich immer einen unsichtbaren Strom, oder mehr oder minder unsichtbaren Strom von gestern ins Heute. Und dieser Strom ist manchmal nur latent, manchmal stabil. Es gibt eine Reihe von Verbindungen zwischen den alten sozialen Bewegungen, eben der Anarchismus, und den neuen sozialen Bewegungen wie heute, und beispielsweise in der Organisationspraxis, in basisdemokratischer Organisation, aber eben beispielsweise auch in dem ganzen von mir schon erwähnten Topos der Siedlungsbewegung. Siedlung wurde nach 89, 90 plötzlich wieder en vogue, spielte das im Zusammenhang mit den 80er-Bewegungen eine Rolle, spielte Siedlung eine Rolle, ja? Also zurück zur Erde, zu Mutter Natur. Man darf natürlich nicht verschweigen, dass dies auch in völkischen Siedlungen, Donnersack als Beispiel, oder bei den Artamanen, auch einer völkischen Bewegung zu Beginn der 20er Jahre, ebenfalls eine Rolle spielte. Auch da der Ruf zur Umkehr, zur inneren Heilung, zur spirituellen Regeneration in ländlicher Erdarbeit, das spielte und hat fast diese diese junge anarchosyndikalistische Bewegung zu Beginn der 20er Jahre zerrissen. Das spielt natürlich immer in Umbruchsituation eine Rolle. Eine Rolle spielte es 1919 aus der Überlegung heraus, die Novemberrevolution ist gescheitert, auch deshalb, weil es uns nicht gelang, die Nahrungsmittel für die Revolution zu sichern. Also fing man an, beispielsweise in Düsseldorf auf der freien Erde Land zu besetzen, dort zu siedeln, um auch einen neuen Menschen zu bauen, aber zugleich die Ernährungsgrundlage für künftige Revolutionen aufzubereiten. Ähnlich war es in Meiningen, wo dann später die Bakunin-Hütte entstand. Da hat man zunächst einen Acker angebaut, um Kartoffeln zu pflanzen. Natürlich, in erster Linie erst um die eigenen Bedürfnisse zu decken, aber daraus ist dann der Gedanke entwachsen, mehr zu machen. Siedlung spielte eine Rolle. Worpswede ist eine wichtige Siedlung gewesen bei Bremen. Das ist der sogenannte Barkenhof um Vogler, der in gewisser Hinsicht so eine Art Leithof wurde für alle die Anarchisten, die einen neuen Menschen kreieren wurden. Und das ist dann so etwas wie ein Musterhof, über den man regelmäßig ging und sich anguckte, sodass die Leute dort eigentlich nicht mehr zum Arbeiten kamen, weil alle hingekommen sind und dort nassauerten und gute Ratschläge abließen, aber nichts taten und lebten vom Ertrag derer. Das ist ähnlich gewesen dann im ökologischen Sinne um Paul Rubin herum, der dann ein Netz von Naturwarten über Deutschland spannen wollte, der sagte, wir müssen über die Siedlungsbewegung hinausgehen zu einer Naturbewegung. Wir müssen Natur beobachten, schützen, aber unsere Naturbeobachtungs- und Naturschutzgebiete müssen sich selbst tragen. Das heißt, wir müssen siedeln, unsere Ernährung anbauen und zugleich Naturschutz im weitesten Sinne betreiben. Er hat dann weiter davon gesprochen, dass sehr ahnungsvoll wir unsere Wälder vergiften, unsere Meere verschmutzen. Er hat selbst vor den Folgen eines Atomkrieges gewarnt im Jahre 1929. Es ist eines der verrücktesten Geschichten überhaupt aufgrund eines utopischen Romans. Was wäre jetzt noch gut? Paul Rubin. Sein richtiger Name hieß Paul Rüttge. Der hat dann auf der sogenannten Vogelinsel der Mönne im Stettiner Haff seine Beobachtungsstation errichtet. Er hat 1920 einen Naturkundekongress in Berlin zusammengesucht. Er hatte damals vor allen Dingen Anklänge bei der Föderation der kommunistischen Anarchisten in Deutschland. Auch das ist, wenn man so will, einer der Vorläufer der Ökologiebewegung. Nur die heutige Ökologiebewegung ist sich seiner gar nicht bewusst. Das ist Paul Rubin gewesen. Er war ein Verrückter, war ein Irrer. Ja, das ist so wahrscheinlich eher vergleichbar wie Kahn im Tor der Deutschen. Ist ja auch ein Irrer. Aber man muss zu bestimmten Zeiten irre sein, um einfach seinen Traum zu leben. Und er hat seine Einsichten ganz einfach kompromisslos in seine eigene Lebenspraxis umgesetzt. Es gibt einen Naturkundekongress, wo eben alle die zusammenkamen. Da kamen die Vegetarier, da kamen die Seidenraupenspinner, da kamen Leute wie Berthold Kunkel, die auf Rohkost schwörten, die nur notdürftig in den Kulturstoff gekleidet waren, die also auch versucht haben, ihre Sachen selbst zu schneidern, Aussteiger aller Orten, die sich dort zusammenfanden und über ein neues Leben nachdachten. Und sie trafen sich im Engelufer, damals Sitz des ADGB, des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, und berieten dort 3 Tage. Daraus, wo aus dem allgemeinen Palaver wurde natürlich nichts, aber letztlich als Folgerung wahrscheinlich nicht, aber Paul Rubin hat seine Träume wahrgemacht, indem er dann auf der Mönne im Stettiner Haff siedelte, bis er 45 von plündernden Russen erschlagen wurde. So lange hat er dort gelebt, das nur nebenbei. Was während des Nationalsozialismus? Also? Ja, hat er weitergemacht. Die haben ihn gelassen. Die haben ihn einfach gelassen. Er hatte zuerst seine Brötchen verdient als Ornithologe im Stettiner Museum. Er war Ornithologe von Haus aus. Es gab mehrere so einer Menschen, die wenig bekannt sind. Über ihn hat Uli Linse unter anderem, er hat ihn aus der Vergessenheit ausgegraben. Aber immer wieder diese Beziehung, es gibt diese Beziehung zwischen alter und neuer sozialer Bewegung. Die neue ist ohne die alte gar nicht denkbar, auch wenn die neue sich der alten häufig nicht bewusst ist. Es war gerade in dieser Zeit, wo eben dieser der Kongress der Naturrevolutionäre stattfand, es war eine verworrene Zeit, es war eine Zeit des Suchens. Ja. Und es war auch die Zeit, wo eben ein Theodor Plivier predigend in Sandalen an den bloßen Füßen mit einem alten Soldatenmantel durch die Lande zog und eben sagte, der Messias ist nahe. Oder es gibt eine Schrift von ihm, die in den Aussagen sich ständig wandelt, aber in der Komposition bleibt. Einmal spricht er vom Messias, dann spricht er das Jahr 1 der anarchistischen Ära und, das wiederholt sich ständig. Und es war also in der Zeit, wo eben diese Heiligen überall durchs Land zogen, oder nehmen wir doch bloß Muck Lambertis und seine tanzende Blumenkinderschar, eine Vorwegnahme der ganzen Hippie-Bewegung, die dann durch Sachsen und Thüringen zog. Ich glaube auch Sachsen-Anhalt. Tanzend und auf den Marktplätzen tanzten, und als er eben anfing, alle seine Frauen zu schwängern, dann gab es Probleme. Oder es gab auch in Berlin eine Kommune, das war die Caverna di Zarathustra, ja, die Höhle Zarathustras. die sich auch regelmäßig gesammelt haben, die haben sich anarcho-kommunistisch begriffen. Das war, der Kopf war ein früherer Frauenarzt, dem man die Approbation weggenommen hatte, weil er eben als Engelmacher unterwegs war. Das heißt, er hat dann die Prostituierten in der Molagstraße, wo er sein Domizil hatte, von unerwünschten Leibesfrüchten befreit. Und es gab viele solcher Typen. Das sind, wer sich vielleicht noch an 89, 90 erinnern kann, da in allen möglichen Versammlungen gab es auch immer ständig irgendwelche Irre. Das gehört einfach zu solchen Umbruchssituationen hinzu. Eins finde ich echt dann einfach wichtig, diese alternative Geschichtsschreibung oder auch die anarchistische und so weiter, also die Bewegung über den Widerstand ins Land und so ist sehr schwach. Ist ja, oftmals ist es scheinbar von den Protagonisten oder vernachlässigt worden. Ja, das Problem ist ganz einfach, dass die Protagonisten selbst nicht lesen. Selbst wenn es auf dem Markt ist. Selbst wenn es auf dem Markt ist, lesen sie das nicht, dann schreiben sie was Neues darüber und dann kann man nur schreiend wegrennen. Weil sie einfach nicht zur Kenntnis nehmen, was bereits da ist. Weil das ist ja, da sage ich mal ganz böse, ist ja mit Anstrengung verbunden. Ja, also es würde kein anderer machen. Aber das ist offenbar verbreitet. Also ich. Ja, es gibt in Frankreich, in Spanien eine Kontinuität. Es gibt auch zunehmend eine interessante Kontinuität in Kanada und in den USA, wo man sich der eigenen Geschichte vergegenwärtigt. Und es gibt allerdings auch, der große Unterschied zu Deutschland besteht darin, dass es offenkundig in Deutschland immer ein Problem war, dies in akademische Geschichtsschreibung hineinzunehmen. Und das hat mit der ursächlichen Stimmung des bleiernen Zeit der 70er Jahre zu tun. Wo man eben ganz im Sinne von Cesare Lombroso, der damals sagte, Bomben und Anarchisten gehören zusammen. Und das ist letztlich darauf zurückzuführen, dass die Leute zu viel Mais essen. Und weil sie zu viel Mais essen, unter Vitaminmangelkrankheiten und Pellagra leiden. Ja, es ist in der Tat so. Das hat er 1880 geschrieben. Und eine ähnliche Situation gibt es in Deutschland. Die bleierne Zeit, RAF gleich Bombenwerfer. RAF gleich Anarchisten, Anarchisten gleich Bombenwerfer. Dass die RAF mit dem Anarchismus überhaupt nichts zu tun hat. Dass das wirklich terroristische Gruppen waren, die nicht in keiner Weise anarchistisch strukturiert waren, das steht auf dem anderen Blatt, es wird einfach nicht zur Kenntnis genommen. Und es scheint wie eine Last auf Deutschland zu liegen, sich vorurteilsfrei und unvoreingenommen diesem Thema zuzuwenden. Noch eine andere Frage. Du hast, also man findet manchmal in Vorträgen so angedeutet, dass er so diese Grundkonzeption halt Generalstreik war und ja, dass beispielsweise mit dieser roten Ruhrarmee, also das haben wir jetzt von den Graswurzelleuten gehört, dass dann dieser pazifistische, dass es eine Diskussion gab über diese Gewaltfrage und dass dieser pazifistische Teil dann ausgetreten ist. Nee, das ist einfach Quatsch. Also man muss ja Folgendes sehen. Wenn ich sage, es waren etwa 45% der Kombattanten waren Anarchisten, Anarcho-Syndikalisten, dann waren die natürlich, das kann man anhand der Unterstützerlisten, kann man das feststellen. Aber ich weiß nicht, ob die nicht zugleich Mitglied der Kommunistischen Partei waren. Derzeit ging das damals kunterbunt durcheinander, gerade im Ruhrgebiet. Und zum Nächsten, diese pazifistische Grundhaltung gab es ja nicht. Sie sind durch ihre Führer beschworen worden, die irgendwelche Abkommen mit Severing, damals Reichsinnenminister, aushandelten. Und die haben gesagt, na okay, das wird schon alles seinen Gang gehen und haben die Waffen niedergelegt. Und dafür sind sie dann niederkartätscht worden. Das war das Verrückte dabei. Nee, das hat also mit keinem inneren Pazifismus zu tun. Eins glaube ich natürlich, hatten sie keine Lust, lange die Waffen zu ergreifen. Die standen teilweise 4 Jahre im Felde und hatten keine Lust mehr auf Gewehre. Darum ging es wirklich um die Abwehr des Kapp-Putsches. Und die Regierung in Berlin, die sozialdemokratische Regierung, ist ja geflohen gewesen. Und es gab so etwas wie eine Selbsthilfe der Arbeiter, die sich dagegen zur Wehr setzten. Und das Frappierende eben, im Ruhrgebiet entstand eine Rote Ruhrarmee. Und darauf, man setzte alles da natürlich darauf hin, diese Ruhrarmee zu entlasten, zu entwaffnen. Also hat man mit all üblen Tricks gearbeitet. General Wetter, bekannt, ja, Kapitulation oder Waffenabgabe und jetzt geht wieder jeder seines Weges, nein. Danach haben sie die Kanonen aufgefahren und wild um sich geschossen. Mit Freikorps und was weiß ich alles. Aber gab es dann hinterher etwa so eine Diskussion über die Gewaltfrage, also wie gesagt wurde, wir sollten die auf Streikkonzeption orientieren? Ja, diese Frage, diese Diskussion gab es. Mühsam, der zu dem Zeitpunkt in der Festung Niederschönefeld saß, oder noch Ansbach und dann nach Niederschönefeld, er war damals entsetzt, als er ab und zu Besuch erhielt von Genossen, dass die zu dem Zeitpunkt nur über Gewaltfreiheit redeten. Es gab, er sagte, sie sind doch alle verrückt geworden. Wir sind doch alle verrückt geworden. Und es war eine sehr weit verbreitete Diskussion. Innerhalb der Geschäftskommission, der FOD, da gab es ja auch so eine Art quietistischen Stimmung. Selbst die haben ja gesagt, als der Kapp-Putsch ausbrach, die haben ja nicht zu den Waffen gerufen. Die haben ja davon abgeraten. Und da haben natürlich die einzelnen Ortsgruppen gesagt, die spinnen mal wieder in Berlin. Ja, und haben eben dann doch zu den Waffen gegriffen. Das macht eben auch den Anarchismus aus, dass man dispositiv, dass man also sich nicht einer Führerstruktur beugen muss. Man macht es eben. Wenn man die Organisation, die Gruppe das für richtig erhält, dann machen wir das eben. Da könnt ihr noch so viel käsen da. Das war das wie denen in Spanien, dass die eben gleich zum Waffen gegriffen haben. Das war eben der Punkt, wir haben in Spanien, aber Spanien hat sowieso eine ganz andere Tradition, ja, eine ganz andere militante Tradition. Ja, und das ist nun die Sache, warum das eben bei den Kommunisten in 1933 überhaupt nicht geklappt hat, weil hätten die nicht auf ihre Führer gehört, ja. Die hätten einfach die Waffen nehmen müssen und wäre die Sache vorgegangen. Und das war eben der, denke ich, der Riesenfehler, warum überhaupt Hitler es so leicht hatte. Ja, ich weiß es nicht. Es war, man hätte vielleicht, das war ja das Problem, man war sich ja seiner eigenen Leute nicht mehr sicher. Es sind ja ganze Gruppen, sind ja übergetreten vom Roten Frontkampfverbund zur SA. Das hatte natürlich auch was mit der Arbeitslosigkeit zu tun, mit der Perspektivlosigkeit. Auch die KPD war eine Partei von Arbeitslosen. Die hatte, ähnlich wie die Anarchosyndikalisten, keine Verwurzelung mehr in den Betrieben. Die waren arbeitslos. Die hätten denen auch keinen Generalstreik organisieren können. Nee, wäre nicht. Generalstreik wäre überhaupt nicht gegangen. Und man muss auch bedenken, dass viele Leute im Roten Frontkämpferbund auch nicht zur KPD gehörten, sondern als Mitläufer. Das ist aber auch das Ziel dieser Bünde gewesen, ja. Selbst der Schwarzen Scharen. Und da sagten die ja ganz stolz in Oberschlesien, in Ratibor, Mensch da. Wir haben jetzt so viele Mitglieder, wir sind ja viel mehr als in unserer Ortsgruppe. Die sind einfach rein, weil natürlich Militärspielerei, Militanz, man will etwas tun einer als unerträglich empfundenen Situation gegenüber. Man sieht da rotzfrech die Nazis aufmarschieren, durch die Arbeiterquartiere marschieren. Man sieht, wie die rotzfrech die Arbeiterlokale überfallen. Also sagt man, hier muss man was tun. Und in Oberschlesien ist es eben passiert, dass eben Kommunisten, Anarchosyndikalisten und Sozialdemokraten gemeinsam ihre Lokale verteidigt haben. Die wurden gemeinsam alarmiert. Da wurden die Kommunisten überfallen, dann rannten die Anarchosyndikalisten auch hin und die Sozialdemokraten. Wie umgekehrt. Das ist in Berlin undenkbar gewesen. In Berlin gab es Demonstrationen, da rannte der AfD, da kam eine Weile nichts, dann kam der Reichsbahn, da kam eine Weile nichts, dann kam das Häuflein Schwarze Schar, dann kam wieder eine Weile nichts. Die haben dort gemeinsam demonstriert. Und das war natürlich eine Macht. Da hatten die Nazis keine Chance in Oberschlesien. Das war einfach Ruhe. Und ähnlich war es natürlich auch in Wuppertal. Aber das ist natürlich, da hat er die Rache der Nazis dann in der zweiten Hälfte der 30er zugeschlagen. Also das kriege ich jetzt so langsam mit, eine der brutalsten Gestapos und brutalste SA war mit in Wuppertal. Das war mit am brutalsten. Die sind so brutal misshandelt worden und gleich weggefahren, das ist sagenhaft. Sagenhaft. Das auch nur am Anfang bisher aufgearbeitet. Wir wissen es nicht, wie regional und lokal das, wie unterschiedlich das war, auch in der Härte. Und einige Leute sind auch SA und Deutsche Arbeitsfront einfach aus Trennung. Ja. Wir wollten einfach das sehen, auch, wie das läuft und wollten versuchen, die Leute da noch rumzukriegen. Das gibt es auch, aber man sollte nicht verkennen, es sind auch Leute eingetreten, die beispielsweise die Anarchisten aus Gräbendorf, südlich von Berlin, die haben sich zumindest immer als Anarchisten verstanden, die tauchten plötzlich in SA-Uniform auf. Und als dann der die Frage, was ist mit euch los? Naja, sagten die, Revolution findet jetzt dort statt, nirgendwo anders mehr. Also es gibt schon, sie sahen, Verblendung, Demagogie, es ging bei ihnen voran. Also man ist zunächst natürlich vorerst nicht so zu verurteilen oder sagen, was seid ihr für Menschen, sondern man muss genau hingucken, aus welcher Motivationslage sie was machen. So sind für mich auch nicht alle, die heute glatzköpfig oder irgendwelcher NPD-Fahne hinterherrennen, von vornherein Nazis. Also man muss genau hingucken. Wer zu lange bei diesem Verein mitmacht, der wird es dann irgendwann. Das ist die Gefahr. Ja, und es gibt mittlerweile, was ich mit viel Interesse verfolge, innerhalb dieser rechtsradikalen Jugendkultur gibt es jetzt Frauen und Mädchen, die sich eigene Zeitschriften verschaffen, die mir natürlich in völkischen Denken befasst sind, also Kaiserreich-Geschichten, aber auch ein bisschen Nationalsozialismus. Aber eigentlich, wenn ich so mitkriege, was die eigentlich wollen, ist, dass ihre Freunde und Männer nicht mehr so viel saufen und nicht immer bei jeder Gelegenheit die Bierpulle in der Hand haben. Da sind teilweise auch ganz andere Motivlagen, die plötzlich zum Ausdruck kommen. Aber das ist ja kein Widerspruch, dass der Mann ein ordentlicher Vater sein soll. Genau. Das ist ja im Endeffekt das traditionelle Rollenspiel. Ja, genau. Und die Frau wird, da kriegt ja dann auch das traditionelle Rollenspiel, gute Mutter zu sein, gute Frau zu sein. Ja, Liebe und Liebe. Ja, ja. Also, es ist, man muss genau gucken. Also, ich habe in einer Bekanntschaft einen Fall, da ist die Tochter, die hatte mal jemanden kennengelernt und plötzlich landete die in so einer rechtsradikalen Jugendkultur. Der war wie vom Donner gerührt. Plötzlich. Ganz plötzlich, ja. Nur die nicht, die hatte die Schnauze voll. Ja, die hat den geliebt, fand das auch nett da, fühlte sich da aufgehoben und sind immer noch nicht ganz raus aus der Geschichte. Studiert heute, der Kerl. Noch nicht ganz raus. Da entwickelt sich momentan sowieso eine Struktur, die schwer zu überschauen, also aus meiner Sicht schwer zu durchschauen ist. Ja? Das ist ja auch das Gefährliche. Ja, das ist es. Das ist einfach eine gewisse Breite, kann ich nicht mehr reduzieren und würde einen doofen Aufmachen. Eben. Okay. Ich hätte vielleicht nur eine Frage, wie so eine lokale Gruppen halt austragen. Ganz unterschiedlich. Die Unterschiede zwischen irgendwelchen großindustriellen Gruppen oder auch zwischen den Gruppen oder auch was der Unterschied zu diesen lokalen Gewerkschaftsgruppen vor der FAU und dann halt zu diesen Teilen dann halt auch in dieser nach der Gründung halt über. Erstens waren es Leute. Und da ist der Unterschied natürlich zu denen von vorher und nachher nicht so gravierend. Sie waren Leute, die selbstbestimmt leben wollten, die selbstbestimmte politische Arbeit machen wollten, die sich nicht von irgendwelchen Funktionären hereinreden wollten, die im Prinzip so etwas wie Versammlungsdemokratie lebten. Das heißt, Platzdeputierte sozusagen. Sie ernannten aus ihrer Mitte den, der für sie sprach. Und der konnte... Es war ein sogenanntes imperatives Mandat, der konnte jederzeit, der war also seinen Mitgliedern in Anführungszeichen, rechenschaftspflichtig. Und er konnte jederzeit von seiner Funktion zurückgezogen werden. Das war schon überall so. Das war überall so. Und das Problem ist, dass man natürlich versuchte, wenn es also möglich war, Branchengruppen zu finden, dass man sich über Arbeitskämpfe in den jeweiligen Betrieben austauschte. Das hatte aber nur insofern Relevanz, als man noch Massenbewegung war. Als man eingeschmolzen war, auf eine Minderheitenbewegung, so konnte man dann natürlich Informationen zusammentragen, wie in der Kistenmacherfabrik dies geschah. Aber in Orten, wo einfach zu wenig Mitglieder Anarchosyndikalisten waren, war es schon nicht mehr möglich, Branchengewerkschaften oder Branchengruppen zusammenzufinden. Man traf sich dann nur noch in der Ortsgruppe. Und die Versammlungen in der Ortsgruppe liefen natürlich, liefen im Prinzip nach folgendem Muster ab. Es gab wöchentliche Treffen, wo in der Regel ein Vortrag gehört wurde und eine Diskussion nachher stattfand. Es gab manchmal Treffen, wo nur Zeitung ausgegeben wurde und allgemeine Probleme von Belang erörtert wurden. Beispielsweise, indem man sich über die Situation in den jeweiligen Betrieben austauschte, um in irgendeiner Form eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, die allerdings an Gemeinsamkeit schon einbüßte, weil man keine Schlagkraft mehr entwickeln konnte. Wenn man einfach zu wenig war, in kleineren Orten, dann konnte man nur aufklärerisch wirken. Man konnte sich selbst weiterbilden und man konnte in Arbeitskämpfe, die von anderen Organisationen geführt wurden, hineinsteigen. Anders war es natürlich für die Leute in Köpenick, große Industriegebiete in Berlin, die dann durchaus in den Betrieben schon als Branchengruppe auftreten konnten, beispielsweise bei der Wahl von Betriebsräten, in der Lage waren, auch ihre Kandidaten durchzusetzen, die dann in einer bestimmten Art und Weise in ihrer Arbeit als Betriebsrat dann natürlich anarchosyndikalistische Motive zur Geltung bringen konnten. Allerdings immer nur natürlich bedingt, aufgrund des schwachen organisatorischen Rückhaltes. Die meisten Gruppen liefen nach dem Muster Vortrag, Diskussion ab, Freundeskreis, Genossenkreis gleich Freundeskreis. Es war eine Möglichkeit, auch unter Gleichgesinnten aufzutanken, Kraft zu schöpfen für die alltäglichen Anwürfe, denen man ausgesetzt war. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich, je nach lokaler oder regionaler Lage zu beurteilen. Und es hing letztlich auch davon ab, inwieweit man selbst vermochte, sich hohe Höhepunkte zu verschaffen. Also man war immer ganz begierig, dann die Hauptredner der Organisation zu bekommen, die dann ausgedehnte Agitationstouren machten. Da erhoffte man sich immer neuen Mitgliederzuwachs, was gelang manchmal. Aber es gelang natürlich nicht immer, die Mitglieder dauerhaft in der Organisation zu halten. Sie brachen wieder ab, aus was für Gründen auch immer. Sie hatten plötzlich keine Zeit mehr, weil sie eben arbeitslos wurden, sich anderweitig verdingen mussten oder wenn sie familiäre Probleme hatten oder die Frau plötzlich sagte, du mit deinen Anarchisten, du gehst da nicht immer hin, kümmere dich jetzt mal darum, darum, darum. Und die dann sagten, ich will mit meinen Kumpeln einen saufen gehen. Auch das kam natürlich vor. Aber das war, wie gesagt, sehr, sehr unterschiedlich. Ich weiß nicht, ob ich deine Frage damit beantwortet habe. Es waren unterschiedliche Leute. Manchmal waren es nur drei. Und man sagte in der Regel, eine Gruppe hatte 20 Mitglieder. Aber zwischen 3 und 20. Aber so ab 3 gab es schon eine Gruppe. Und es war dann natürlich schwierig, wenn es nur noch ein oder zwei gab. In kleinen Gruppen. Als der Korbmann in Naumburg sich erschossen hatte, 28, hörte plötzlich die Gruppe auf zu existieren. Ja, da gab es aber jetzt eine anarchistische Gruppe. Jetzt weiß ich nicht, wie das mit der FAU dort war. Das weiß ich nur mit einer anarchistischen Gruppe. Die Organisation, also halt dann vorgeordnet, die lief dann, ja. Ja, dann war man eben Einzelmitglied und hatte dann Kontakt zur übergeordneten Organisation und hast dann eben gehabt eine Ortsgruppe, eine Kreisarbeitsbörse, eine Provinzialarbeitsbörse. Es gab kurzzeitig Versuche, sogenannte Landes- oder Bezirksarbeitsbörsen zu schaffen. Das schaffte man nicht. Aber also, war das strikt geregelt oder ging dahin, wer da gerade Interesse hat? Nee, das war schon strikt geregelt. Das ging nach dem Delegationsprinzip. Also die Ortsgruppe musste einen schon delegieren zu einem Provinzialarbeitstreffen. Es waren ja gewählte Leute. Und man konnte auch nur gewählt werden. Man konnte nicht einfach sagen, wie bei der anarchistischen Vereinigung, hier bin ich mache mit. Das war dort möglich. Man ernannte sich selbst zu einem Kongressbesucher. Das war eben möglich, weil es eben bloß eine Handvoll war oder zwei Handvoll. Das ging bei dieser doch etwas größeren Organisation nicht. Aber eine wichtige Rolle spielte die Selbstbildung bei den Gruppenabenden, die Diskussion. Das war der entscheidende Punkt. Einmal die Woche traf man sich. Meist natürlich in Lokalen, in den Hinterzimmern von Lokalen. Und die Gruppen hatten in der Regel ein festes Lokal, an dem sie sich trafen. Und was mich noch ein bisschen interessiert, ist so diese SAJ, die syndikalistisch-anarchistische Jugend, wie die so im Verhältnis zur FAU standen, also zur Gesamtorganisation, und was die als SAJ selber so für Aktionen gemacht haben, womit die sich beschäftigt haben. Na, die waren natürlich die Jugendorganisation der Alten. Und die Entstehungsgeschichte, die war natürlich in den frühen 20er Jahren auch von dieser allgemeinen Verworrenheit geprägt. Und das war ein Versuch, anders zu sein als die Alten. Und interessanterweise hatte man zu Beginn der 20er Jahre gar nicht das Augenmerk auf Streiks, auf die Arbeitswelt gelegt, sondern eher so im Stile des Wandervogels Spiel, auf Tanz, ein bisschen Belehrung, ein bisschen Alternativ, ein bisschen, also von allem etwas. Und so etwa ab Mitte der 20er Jahre verändert sich das. Und es ist dieses lyrische Moment, das Wandervogelmoment, verschwindet aus der syndikalistischen, anarchistischen Jugend. Man sieht es ganz, ganz deutlich auch in den Zeitschriften. Den jungen Menschen, wie sie sich nannten, ich weiß gar nicht, wie sie sich später nannte, die hatte am Anfang, war diese Zeitschrift so jugendstilartig gemacht. Also wirklich ganz in der Tradition des Wandervogels, und plötzlich zieht da der Fabrikalltag ein. Es kommen härtere Zeichnungen rein, es kommen Themen rein, Arbeitswelt rein, es kommen natürlich auch sehr viel Lesungen rein, und man kann sozusagen ab Mitte der 20er Jahre verändert sich das. Die Leute, die früher in der syndikalistischen Jugend, junge Menschheit nannten sie sich, eine Rolle spielten, verlieren sich eigentlich. Und verlieren sich in anderen politischen Gruppen. Interessant kann man für Wuppertal sehr deutlich sagen, sie tauchen plötzlich bei den Kommunisten auf. Die spielen bei den Anarchosyndikalisten keine Rolle, während die Generation, die Mitte der 20er Jahre hinzustößt, ganz deutlich von der Arbeitswelt geprägt ist, von der industriellen Arbeit, die häufig Schlosser sind, Tischler sind, aber oftmals nach ihrer Ausbildung keine Anstellung finden, die in Berlin versuchen, in den sogenannten freiproletarischen Jugendkartellen, die so eine Art Versuch war, Brücken zu schlagen zwischen den verschiedenen Jugendorganisationen, Führungsqualitäten entwickeln, als Redner, als Organisatoren, und die Zeitschriften verändern sich. Das Layout wird härter, ähnelt zunehmend dem Syndikalist, ist aber jugendgemäß aufbereitet mit Bildern aus der Arbeitswelt, und die Themen werden klassische Arbeitsthemen. Was tun wir? Was ist unsere Aufgabe für Werk? Was tun wir? Arbeitskämpfe von Lehrlingen, Rechte von Lehrlingen, Rechte von Jungarbeitern, die ja den älteren Arbeitern immer noch nachgestellt waren. Und das ändert sich. Und diese Generation, die ab 25 hineinströmt und auch zunehmend die syndikalistisch-anarchistische Jugend prägt, diese Generation übernimmt dann ab 1930 die Führung der FOD. Das ist Reinhold Busch, Im Alter von 29 Jahren wird er Obmann der Freien Arbeiterunion. Er löst den alten Kater ab, der fortan als Rentner für die Geschäftskommission arbeitet, also ein kleines Salär von der Organisation bekommt. Es kommen Leute wie Helmut Rüdiger dazu. Es kommen andere Leute hinzu, die plötzlich von heute auf morgen das gesamte Organisationsgefüge übernehmen, den Verlag übernehmen, das Kassenwesen übernehmen und überhaupt anfangen, die Fäden zu ziehen. All die sind so etwa ab 25 da hineingestoßen worden. Hatten früher wahrscheinlich mit den jungen Menschen auch schon zu tun, aber haben das abgelehnt. Dieses Wandervogelartige, dieses Ausflugartige, das hatte mit ihrer Wirklichkeit nichts zu tun. Und sie bringen ihre berufliche Wirklichkeit in die Organisation hinein und sagen, das muss eine Art Entsprechung finden, auch in der Programmatik der SAJD. Und es gab in der Frühphase gab es sehr große Reibungen zwischen SAJD und FAUD, indem die Leute sagten, wir wollen auf anderen Wegen zum Anarchismus kommen als ihr. Wir kommen unter ganz anderen Voraussetzungen einher. Und damals spielte, auch in der frühen Phase, spielten ja diese ganzen Wunderheiler, die durch Deutschland wanderten, spielten gerade auch in der syndikalistisch-anarchistischen Jugend eine Rolle. Plivier, auch damals noch messianische Gesänge vor sich hin plärrend, beeinflusste die Jugendlichen in einer Art und Weise, dass sie von ihm begeistert waren. Aber letztlich konnten sie damit nicht anfangen. Das war so etwas wie, naja, ja, nicht mal Pfadfinder, sondern so Unternehmen Schneeball oder so. Also so irgendwie, naja, Spiel und Spaß prägte sie. Oder den Namen habe ich jetzt vergessen, der spätere Maler, der gerade zu Beginn der 20er Jahre eine ziemliche Rolle spielte, auch im Ruhrgebiet, der ganz begeistert war, wenn die Jugendlichen sich in lyrischen Ergüssen verbreiteten. Und das setzt allerdings auch in anderen Dingen. Ab 25 gibt es eine harte Zäsur. Die Lebenswelt war brutal und dieser Brutalität musste sich auch die Jugendbewegung stellen. Und die früheren Friktionen zwischen Erwachsenen- und Jugendorganisationen hörten plötzlich auf. Die Jugendorganisation begann allerdings natürlich nach wie vor auch stark in die Erwachsenenorganisation hineinzuwirken und ihre besondere Art und Weise zum Ausdruck bringen. Und dass das akzeptiert wurde, das sieht man nicht zuletzt daran, dass sie eben dann 5 Jahre später die Funktion übernahmen. Weil sie waren unverbraucht, sie waren frisch, sie waren bereit, die Arbeit zu tun, zu denen Kater längst nicht mehr bereit war, der irgendwann sagte, es ist an der Zeit, dass ein anderer die ganze Prügel bezieht, die ich Jahr für Jahr bezogen habe. Und der dann bloß noch als Packer irgendwo tätig war, bis er sich 1945 durch eine Panzerfaust selbst umbrachte, weil er die als Teil seines Zaunes da in die Erde rammte. Und das Ding explodierte und er ist auf elendige Weise Art umgekommen. Aber vielleicht war das eine Art von Altersstarrsinn, der da zum Ausdruck kam. Das Grab, das gibt es leider nicht mehr. Da haben mal wieder, was ein Beispiel wäre, zu dem, was du erst fragtest, die heutigen Anarchisten verpennt. Das ist irgendwann eingeebnet worden, schon in den 80er Jahren. Da hat sich keiner Mühe gegeben, mal nach dem alten Fritz Carter zu suchen, was aus ihm geworden ist, der ja eine wichtige Rolle gespielt hat, in diesem ganzen Weg von der Freien Vereinigung zur Freien Arbeiterunion. Aber das mit der Jugendorganisation ist ein weites Feld, ein ganz weites Feld, weil man natürlich immer wieder versucht hat, auch bestimmte jugendkulturelle Dinge draufzulassen, nicht unbedingt die Organisationspraxis der Erwachsenenorganisation zu kopieren, sondern es gab Fahrten, auch da waren es Freundschaftsbünde, auch da versuchte man Reichsferienlager zu organisieren für die jüngeren Mitglieder, die auf der Bakuninhütte bei Meiningen stattfand. Man versuchte gemeinsame Campings oder Camps zu organisieren auf Rügen. Sternwanderungen waren natürlich auch eine Rolle, Sternmärsche. Auch da zog es sie in die Natur hinaus, aber dort wurden dann Schulungen veranstaltet, wurde im Prinzip nicht mehr die Schönheit der Natur ausschließlich beschworen, wie noch bei den sogenannten jungen Menschen oder bei denen, die man dann so ein wenig verächtlich als Schönredner bezeichnete, sondern es ging um den harten Alltag, den sie im Betrieb ausgesetzt waren und wie sie da politisch wirksam sein können. Das veränderte sich. Es war schon eine sehr bewusste Gruppe, die ab 25 da eine Rolle spielte. Also die Namen, die spielen dann auch im Widerstand eine zentrale Rolle, beispielsweise der Götze aus Leipzig, Wartenberg aus Leipzig, die schon in Leipzig natürlich eine Riesenrolle spielten, aber in einer anarchistischen Jugend eben, die nannte sich dort anarchistische Jugend, die Ortsgruppe, und aber viel Wanderung machten, aber auch quer durch Deutschland, die in der Dübener Heide ein eigenes, so eine Art Schulungsheim hatten, wo sie sich trafen, wo sie sich fast jedes Wochenende versammelt haben. Auch da gab es den Versuch, natürlich jugendgemäße Formen zu entwickeln, rauszugehen, wenn man so will, eine Art autonomes Jugendzentrum zu kreieren, wie das hier, um fernab der Erwachsenenorganisation ihre eigene Politikvorstellung zu entwickeln. Aber dazu gibt es ein Buch von Uli Linse, das könnte man lesen darüber, also über die Jugendbewegung. Der hat das, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, auch die Veränderung, die es in diesen ganzen Jahren gegeben hat.